schrieb der junge Ephrussi einen Fehler hin, so selbstbewusst sprach er ihn aus, dass Theodor am Lehrbuch zu zweifeln und seines Schülers Irrtum gelten zu lassen geneigt war. Und immer war es so schon gewesen. Immer hatte Theodor der fremden Macht geglaubt, jeder Fremden, die ihm gegenüberstand. In der Armee nur war er glücklich. Was man ihm sagte, musste er glauben, und die anderen mussten es, wenn er selbst sprach. Theodor wäre gern sein Leben lang bei der Armee geblieben. Anders war das Leben in Zivil. Grausam, voller Tücke in unbekannten Winkeln. Gab man sich Mühe, sie hatte keine Richtung. Kräfte verschwendete man an Ungewisses. Es war ein unaufhörliches Aufbauen von Kartenhäusern, die ein geheimnisvoller Windzug umblies. Kein Sterben nutzte, kein Fleiß erlebte seine Belohnung. Kein Vorgesetzter war, dessen Launen man erkunden, dessen Wünsche man erraten konnte. Alle waren Vorgesetzte, alle Menschen in den Straßen, die Kollegen im Hörsaal, die Mütter sogar und die Schwestern auch. Alle hatten es leicht. Am leichtesten die Glasers und Ephrussis. Der wurde Primus und der Juwelier und jener Sohn des reichen Juweliers. Nur in der Armee waren sie nichts geworden, selten Sergeanten. Dort siegte Gerechtigkeit über Schwindel, denn alles war Schwindel. Glasers Wissen unredlich erworben wie das Geld des Juweliers. Es ging nicht mit rechten Dingen zu, wenn der Soldat Grünbaum einen Urlaub erhielt und wenn Ephrussi ein Geschäft machte. Erschwindelt war die Revolution, der Kaiser betrogen, der General genarrt, die Republik ein jüdisches Geschäft. Theodor sah das alles selbst, und die Meinung der anderen verstärkte seine Eindrücke. Kluge Köpfe, wie Wilhelm Tiedemann, Professor Köthe, der Dozent Bastelmann, der Physiker Lorenz, der Rassenforscher Mannheim, behaupteten und bewiesen, die Schädlichkeit der jüdischen Rasse an den Vortragsabenden des Vereines Deutscher Rechtshörer und in ihren Büchern, die in der Lesehalle der Germania ausgestellt waren. Oft hatte der Vater lose seine Töchter vor dem Verkehr mit jungen Juden in der Tanzstunde gewarnt. Beispiele gibt es. Beispiele. Ihm selbst, dem Bahnzollrevisor Lohse, passierte es mindestens zweimal im Monat, dass ihn Juden aus Posen, welche die schlimmsten sind, zu bestechen versuchten. Im Kriege wurden sie enthoben. Für den Kriegsdienst ungeeignet erklärt, saßen sie als Schreiber in den Lazaretten und in den Etappenkommandos. Im juridischen Seminar meldeten sie sich immer wieder zu Wort und schufen neue Situationen, in denen Theodor sich heimatlos fühlte und zu neuerlichen, unangenehmen, eifervollen, hartnäckigen Arbeiten gedrängt. Nun hatten sie die Armee vernichtet, nun beherrschten sie den Staat, sie erfanden den Sozialismus, die Vaterlandslosigkeit, die Liebe für den Feind. Es stand in den Weisen von Zion, das Buch bekamen alle Mitglieder des Reserveoffiziersverbandes zu den Hülsenfrüchten am Freitag, dass sie die Weltherrschaft erstrebten. Sie hatten die Polizei in Händen und verfolgten die nationalen Organisationen. Und man musste ihre Söhne unterrichten, von ihnen leben, schlecht leben. Wie lebten sie selbst? Oh, wie herrlich lebten sie. Durch ein graues, silbern schimmerndes Gitter von der gemeinsamen Straße getrennt, war das Haus Ephrussis und von grünem, weitem Rasen umgeben. Weiß schimmerte der Kies, noch heller die Treppe, die zur Tür führte. Bilder in Goldrahmen hingen im Vestibül, und ein Diener in grün-goldener Livree empfing und verneigte sich. Der Juwelier war hager und groß, immer schwarz gekleidet, in einer hohen schwarzen Weste, deren Ausschnitt nur ein Stückchen schwarzer, mit einer haselnussgroßen Perle geschmückter Kragenbinde freiließ. Theodors Familie bewohnte drei Zimmer in Moabit, und das Schönste enthielt zwei wackelige Schränke, als Prunkstück die Kredenz und als einzigen Schmuck jenen silbernen Aufsatz, den Theodor aus dem Schlosse von Amiens gerettet und auf dem Grunde des Koffers geborgen hatte, noch knapp vor der Ankunft des gestrengen Majors Krause, der solche Dinge nicht geschehen ließ. Nein, Theodor lebte nicht in einer Villa hinter silbrig glänzendem Drahtgitter, und kein Rang tröstete ihn über die Not seines Lebens. Er war ein Hauslehrer mit gescheiterten Hoffnungen, begrabenem Mut, aber ewig lebendigem, quälendem Ehrgeiz. Frauen mit einer süßen, lockenden Musik in den wiegenden Hüften gingen an ihm vorbei, unerreichbar. Und er war doch geschaffen, sie zu besitzen. Als Leutnant hätte er sie besessen. Alle. Auch die junge Frau Ifrussi, die zweite Gattin des Juweliers. Die Ferne war sie. Aus jener großen Welt kam sie, in die Theodor beinahe schon gelangt wäre. Sie war eine Dame. Jüdisch, aber eine Dame. In der Uniform eines Leutnants hätte er ihr entgegentreten müssen, nicht im Zivil des Hauslehrers. Er hatte einmal in seiner Leutnantszeit auf Urlaub in Berlin ein Abenteuer mit einer Dame. Man konnte schon sagen, Dame. Gattin eines Zigarrenhändlers, der in Flandern stand. Seine Fotografie hing im Speisezimmer. Violette Unterhöschen trug sie. Es waren die ersten violetten Unterhöschen in Theodors männlichem Dasein. Was ahnte er jetzt von Damen? Sein waren die kleinen Mädchen für billiges Geld, die hastige Minute kalter Liebe im nächtlichen Dunkel des Hausflurs, in der Nische, umflattert von der Furcht vor dem zufällig heimkehrenden Nachbarn, die Lust, die in der Angst vor dem überraschenden Schritt erlosch, wie die Glut erkaltet, die roh in Flüssigkeit geschleuderte. Sein war das barfüßige, einfache Mädel aus dem Norden, das Weib mit den eckigen, harthäutigen Händen, deren Liebkosung rau war, deren Berührung abkühlte, deren Wäsche schmutzig, deren Strümpfe durchschwitzt waren. Nicht von seiner Welt war sie, die Frau Ifrussi. Während er ihre Stimme hörte, fiel ihm ein, dass sie gut sein müsse. Niemand hatte ihm so viel Schönes, so einfach und herzlich gesagt. »Sie verstehen es vortrefflich, Herr Lohse. Gefällt es Ihnen hier? Fühlen Sie sich wohl bei uns?« Oh, wie war sie gut, schön, jung. Theodor hätte sich so eine Schwester gewünscht. Einmal erschrak er, als sie aus einem Laden trat. Als wäre es plötzlich in ihm hell geworden, erinnerte er sich in diesem Augenblick, dass er auf dem ganzen Wege ihrer gedacht hatte. Es erschreckte ihn die Entdeckung, dass sie in ihm lebte, dass er wider Willen und ohne es zu wissen stehen geblieben war, dass er ihre Einladung annahm, mit ihr ins Auto zu steigen, und fast hätte er es vor ihr getan. Manchmal wurde er gegen sie geworfen, ihren Arm berührte er und bat schnell um Verzeihung. Ihre Frage überhörte er. Er musste angestrengt Acht geben, um nicht wieder an sie zu stoßen. Dennoch ereignete es sich. Eifrig bereitete er sich auf den Moment des Aussteigens vor, aber früher, als er gedacht hatte, hielt der Wagen und nun war keine Zeit mehr auszusteigen, ihr hilfreich die Hand zu bieten. Er blieb sitzen und ließ sie warten, bis er unten stand. Die Schachtel, die er gerade ergreifen wollte, hielt schon der Chauffeur. Aus einer sehr weiten Ferne traf ihr Abschiedswort sein Ohr, aber in unentrinnbarer Nähe lebte ihr Lächeln vor seinen Augen, als lächelte das Spiegelbild einer fernsprechenden Frau. Niemals erreichte er sie. Wie wollte er es? Glühend war sein Wunsch. Aber erloschen der Glaube an seine Kraft zu erobern, da er nicht mehr Leutnant war. Er hätte es erst wieder werden müssen. Er wollte es werden, Leutnant werden oder sonst etwas. Nicht bleiben in der Verborgenheit und nicht mehr geborgen sein, nicht ein bescheidener Ziegelstein im Gefüge einer Mauer, nicht der Letzte der Kameraden, nicht ihr Lauscher und Lacher, wenn sie Anekdoten erzählten und Zoten rissen, nicht mehr einsam unter den vielen, allein mit seiner vergeblichen Sehnsucht gehört zu werden und mit der ewigen Enttäuschung des Überhörten, Geduldeten und wegen seiner dankbaren Aufmerksamkeit Beliebten. Oh,

In der Nacht träumte er selten und, wenn es geschah, immer nur Tröstliches. Vor dem Einschlafen pflegte er, an die schönen Bilder der Zukunft zu denken, mochte der vergangene Tag auch keinen Anlass dazu gegeben haben. Seit jenem Vormittag im Büro des Dr. Trebitsch träumte er von brennenden Kerzen, gelben, im Licht eines vollen Tages. Am grässlichsten war die Vorstellung, dass kein Entrinnen möglich war und dass er nicht mehr zurück konnte. Zurück in die geborgene Stille einer Hauslehrerexistenz, die Freiheit war. Welche Befehle harrten seiner? Mord und Diebstahl und gefährliches Spionieren? Wie viele Feinde lauerten im Dunkel der abendlichen Straßen? Schon jetzt war er nicht mehr seines Lebens sicher. Aber welch ein Lohn konnte ihm werden? Ich sprenge die Zeit, in der ich gefangen bin, den sonnenlosen Kerker dieses Daseins, werfe das drückende Joch dieser Tage ab, steige auf, zerschmettere geschlossene Pforten. Ich, Theodor Lohse, ein Gefährdeter, aber ein Gefährlicher. Mehr als ein Leutnant, mehr als ein Sieger auf trabendem Ross, zwischen grüßenden Spalieren, Retter des Vaterlandes vielleicht. In diesen Zeiten gewinnt der Wagende. Ein paar Tage später bekam er den ersten Befehl, bei Ephrussi zu kündigen, zugleich den ersten, von Heinrich Meyer unterzeichneten Scheck über einen fantastisch hohen Betrag bei der Dresdner Bank zu beheben. Niemals war so viel Geld bei Theodor gewesen. Im Nu veränderte der Besitz seine Miene, seinen Gang, seine Haltung, seine Umwelt. Es war ein heller Aprilabend, die Mädchen trugen leichte Kleider und lebendige Brüste. Die Fenster einer ganzen Häuserfront standen offen. Zwitschernde Spatzen hüpften zwischen gelbem Pferdekot. Es lächelte die Straße. Schon trug der Laternenanzünder den sommerlich weißen Kittel. Die Welt verjüngte sich, ohne Zweifel. Die letzten Sonnenstrahlen zitterten in kleinen Kotlachen. Die Mädchen lächelten und schienen sehr zugänglich. Es gab blonde und braune und schwarze. Aber das war eine oberflächliche Einteilung. Mädchen mit breiten Hüften sind Theodors besondere Lieblinge. Er liebt es, Zuflucht und Heimat zu finden im Weibe. Er will nach vollendeter Liebe Mütterlichkeit. Weite, breite, gütige. Er will seinen Kopf zwischen großen, guten Brüsten betten. Das war ein Tag, an dem ihm die Kündigung bei Ephrussi leicht fallen musste. 2 Jahre war er ins Haus gekommen, Tag für Tag, und jetzt wird er die junge Frau Ephrussi nicht mehr sehen. Er dachte ihrer wie einer Landschaft, die man einmal aus der Ferne erblickt hat und in der ein Verweilen unmöglich war. Er könnte vielleicht schriftlich kündigen, unter irgendeinem Vorwand. Prüfungen nähmen ihn jetzt so in Anspruch. Allein das wäre nicht nur Lüge, wäre Feigheit sogar und die Gelegenheit, dem verhassten Ephrussi die lange krampfhaft zurückgehaltene Wahrheit zu sagen, versäumt. Herr Ephrussi, ich bin ein armer Deutscher, Sie ein reicher Jude. Es bedeutet Verrat, eines Juden Brot zu essen. Aber Theodor sprach nicht so zu dem schwarzen, hageren Ephrussi, dessen Angesicht an das Porträt einer alten Frau mit strengen Zügen erinnerte. Theodor sagte nur: »Ich will Ihnen etwas mitteilen, Herr Ephrussi.« »Bitte«, sagte Ephrussi. »Ich unterrichte in Ihrem Hause schon 2 Jahre. Ihr Gehalt will ich erhöhen«, unterbricht Ephrussi. »Nein, im Gegenteil. Ich will kündigen«, sagte Theodor. »Weshalb?« »Weil Herr Trebitsch nämlich«, Ephrussi lächelt. »Sehen Sie, Herr Lohse, ich kenne den Trebitsch schon sehr lange. Sein Vater war ein Geschäftsfreund meines Vaters. Er war groß und bedeutend in der Manufaktur. Sein Sohn hätte besser daran getan, im Geschäft zu bleiben. Ich kenne die Kindereien des Dr. Trebitsch. Sie sind der 3. Hauslehrer, den er mir wegnimmt. Er ist ein stiller Narr. Er ist ein Freund seiner Hoheit des Prinzen Heinrich.« Ja, sagte Efrussi. Der Prinz hat bekanntlich viele Freunde. Was wollen Sie damit sagen? Ich war Leutnant im Regiment des Prinzen. Das Prinzenregiment war bestimmt ein tapferes. Übrigens halte ich sehr viel vom Prinzentum im Allgemeinen, aber sehr wenig vom Prinzen. Aber das gehört nicht hierher. Doch, sagte Theodor, und ohne Efrussis letzten Satz begriffen zu haben, Sie sind Jude. Das ist mir nicht neu. Efrussi lächelte. Auch Trebitsch ist Jude, ohne dass ich den Wunsch hätte, mich mit ihm zu vergleichen. Aber ich verstehe Sie, ich lese ja die nationalen Blätter. Ich inseriere sogar in der Deutschen Zeitung. Sie wollen also nicht mehr meinen Sohn unterrichten. Hier ist Ihr letztes Monatsgehalt. Lassen Sie sich durch nichts abhalten, es zu nehmen. Es gebührt Ihnen. Theodor nahm es. Seine Weigerung hätte die Diskussion fortgesetzt. Und gebührte es ihm nicht wirklich? Hatte er nicht schon beinahe 3 Wochen vom laufenden Monat weg? Er nahm, verneigte sich und ging. Und wusste nicht, dass Efrussi den Major Pauli von der Stadtkommandantur anrief und sich über den Verlust des Hauslehrers beklagte. »Ihre Agitation geht zu weit«, sagte Efrussi. Und der Major entschuldigte sich. Theodor hat die erste Aufgabe erfüllt. Er hat ein blutendes Herz mitgenommen. Er wird niemals mehr Frau Efrussi sehen. Und es ist ihm, als hätte er jetzt erst seinen langen, klingenden Eid geleistet. Diese Kündigung war wie ein donnernd zugeschlagenes Tor, Abschluss eines Weges, Ende eines Lebens. Kapitel 4 3 Tage, 3 Nächte genoss Theodor sein Geld. Es nahm ihm die Besinnung zu wählen und sich mit Bedacht zu freuen. Er beschlief Mädchen von der Straße und kostspieligere, die in den Lokalen warteten. Er trank Wein, der ihm nicht schmeckte, und süße Liköre, die ihm Qual verursachten und deren widerlichen Geschmack er durch Cognac loszuwerden versuchte. Er schlief in schmutzigen Gasthöfen und entdeckte spät, dass er für die gleiche Summe alle paradiesischen Genüsse eines großen Hotels hätte kaufen können. Er ging einmal in die Gesellschaft seiner Kameraden, zahlte ihnen ein paar Runden und wurde ausgelacht. Jedes neue Misslingen einer verschwenderisch unternommenen Freude stachelte seinen Ehrgeiz auf, und nur aus Angst vor dem angedrohten Tode hielt er in der Berauschtheit mit seinem Geheimnis zurück und dämmte krampfhaft das Wort hinter widerstrebenden Lippen, »Ich, Theodor Lohse, bin Mitglied einer geheimen Organisation.« Wie würden Sie ihn bewundern, wenn Sie es wüssten? Aber fast so köstlich, wie das Bewundertsein gewesen wäre, war das Geheimnis, in dem er lebte, und das Inkognito. Er war im Begriff, an den unsichtbaren Fäden zu ziehen, an denen, wie er aus den Zeitungen wusste, Minister, Behörden, Staatsmänner, Abgeordnete hingen. Und er trug immer noch das unscheinbare Gewand eines Rechtshörers und Hauslehrers. Er ging an einem Polizisten vorbei und wurde nicht erkannt. Niemand sah ihm seine Gefährlichkeit an. Manchmal gefiel es ihm, seine Verborgenheit zu verstärken, und er trat für einige Minuten in einen dunklen Hausflur und bildete sich ein, jemanden zu beobachten, ohne selbst bemerkt zu werden. Er bereitete sich auf seinen Beruf vor, indem er eine eingebildete Aufgabe ausführte. Er trat in irgendein Ministerium und fragte den Portier nach einem beliebigen Namen. Er las die Liste der Beamten über die Schulter des suchenden Portiers und ging zufrieden davon. Er begann, sich um Dinge zu kümmern, die ihn niemals interessiert hatten. Er kaufte revolutionäre Blätter. Er ging, um ein gleichgültiges Inserat aufzugeben, in die Redaktion der Roten Fahne und stellte fest, dass sie leicht zu erobern war. Man sollte mit ihm zufrieden sein. Er würde, fiel ihm eine Aufgabe zu, über wichtige Dinge schon orientiert sein. Mit jenem hitzigen Fleiß, mit dem er einmal freiwillig seinen Einzug in die Kaserne gehalten hatte, machte er sich an noch nicht erhaltene Aufträge, nicht verlangte Arbeiten. Freilich war es beim Regiment leichter, weil übersichtlicher.

Theodor wurde rot. Flammende Räder kreisten vor seinen Augen. Er war plötzlich der kleine Einjährige und stand im Kasernenhof. Er nahm vorschriftsmäßig stramme Stellung an. Er war ein kleiner Einjähriger mit der Aussicht auf einen gefreiten Knopf. Er gab den Brief her. Klitsche steckte ihn ein. Er befahl: »Ziehen Sie sich aus!« Und Theodor zog sich aus. Als wäre es ganz selbstverständlich, zog er sich aus. Er dachte daran, dass er Klitsche gehorchen müsse. Und langsam und gleichgültig zog er sich wieder an. So langsam und gleichgültig wie in seinem Zimmer des Morgens, wie alle Tage. Es war Frühling in den Straßen, es zwitscherten übermütige Vögel, die Straßenbahnen klingelten, die Luft war blau, die Frauen trugen leichte Kleider. Theodor möchte krank sein und ein kleiner Junge und in seinem Bett liegen. Er trank in Schnapsbuden zweiten Ranges und schlief mit Mädchen vom Potsdamer Platz, weil sein Geld zur Neige ging. Und als er nichts mehr hatte, empfand er die rauschende Buntheit der Straße tausendmal stärker und seine eigene Kleinheit. Und er vergaß den Besuch bei Klitsche, wie er den beim Prinzen Heinrich vergraben hatte. Über Abhänge und durch Niederungen führte der Weg. Kapitel 5. Sein Weg führte vorläufig zu der Wohnung des Malers Klaften. Theodor hieß Friedrich Trattner und war Genosse aus Hamburg. Moderne Bilder sah er bei Klaften, farbenrauschende Fanfaronaden, gelbe, violette, rote. Die Augen schmerzten, wenn man sich von den Bildern abwendete, wie wenn man in die Sonne gesehen hätte. Theodor sagte: »Sehr schön.« Seine Bewunderung genügte allen und ersetzte die Legitimation. Man sagte Genosse Trattner zu ihm. Er trug seinen neuen Namen mit Inbrunst. Er, den jede neue Situation überraschte, erschüttern konnte, jetzt erfand er selbst Situationen. Abenteuerliche Ausbrüche aus Gefängnissen, plötzliche Flucht vor auftauchenden Spitzeln, Prügeleien mit Polizei und Studenten. Theodor wuchs in Friedrich Trattner hinein. Durch den Körper dieser Figur, die er spielte, ging es zu Ansehen und Geltung. Es war wie eine Gefreitencharge beim Militär, die man ganz durchkosten musste, ehe man weiterkam. Man hatte sie bald überstanden. Man gab sich Mühe, ihrer würdig zu sein, aber nur, um aus ihr schlüpfen zu können. Neue Menschen lernte Theodor kennen, den Juden Goldscheider, der die Güte predigte und bei jeder Gelegenheit das Neue Testament zitierte. War er ein Bolschewik oder nur ein Jude? Goldscheider selbst erzählte von seinem Aufenthalt in Irrenhäusern. Er war gewiss närrisch. Er sagte manchmal Unverständliches, die anderen täuschten Verständnis vor. Es war eine harmlose Gesellschaft junger, armer Menschen ohne Obdach. Sie bekamen Logis und einen Kaffee vom Maler Klaften. Der Maler lebte von unmodernen Bildern, die allgemein in der Gesellschaft Kitsch genannt wurden. Theodor hielt sie für die besten Werke Klaftens. Theodor hörte die jungen Leute fluchen. Sie sahen den Tag der großen Revolution greifbar nahe. Sie fluchten auf sozialistische Abgeordnete und Minister, die Theodor immer für Kommunisten gehalten hatte. Er verstand so feine Unterschiede nicht. Der Maler Klaften porträtierte Theodor. Er erschrak vor seinem eigenen Bildnis. Es war, als hätte er in einen furchtbaren Spiegel gesehen. Sein Angesicht war rund, rötlich, die Nase platt, mit leise angedeuteter Spaltlinie auf dem breiten, flachen Rücken. Der Mund war breit, mit aufgeworfenen Schaufellippen. Der kleine Schnurrbart verhüllte die wirkliche Lippe zwar, aber die gemalte nicht. Es war, als hätte der Maler den Bart wegrasiert. Und er hatte ihn doch mitgemalt. »Es ist misslungen«, dachte Theodor. Das Bild hing im Zimmer und verriet ihn. Alle, die das Porträt sahen, wurden schweigsam und betrachteten Theodor verstohlen. Er fühlte sich fast entlarvt und wäre vor diesem Bild geflohen, wenn nicht der junge Kommunist Timme eingetroffen wäre. Timme hatte Ekrasit im Keller eines sicheren Gastwirtes eingelagert. Er wollte es im Dienst der Revolution explodieren lassen. Er sprach von der Notwendigkeit einer neuen revolutionären Tat und fand Zustimmung bei allen, bei Theodor Begeisterung. Theodor hörte mit 1000 Ohren. 1000 Arme hätte er bereithalten mögen. Er entsann sich jener Spinne in den Sommerferien seiner Knabenzeit, die er jeden Tag mit gefangenen Fliegen gefüttert hatte, des atemlosen Wartens auf das hastige Heranklettern des Tieres, sein sekundenlanges Lauern, den letzten todbringenden Anlauf, der Sturz und Sprung und Fall in einer Bewegung war. So saß er jetzt selbst, sturzbereit, zum Sprunge entschlossen. Er hasste diese Menschen, wusste nicht weshalb und führte für sich selbst Gründe seines Hasses an. Sie waren Sozialisten, Vaterlandslose, Verräter. In seiner Gewalt waren sie. Oh, er hatte Gewalt über 5, 6, 10 Menschen. Er hatte wieder Macht über Menschen. Theodor Lohse, der Hauslehrer, Jurist, vom Detektiv Klitsche erniedrigte, vom Prinzen missbrauchte, von seinen Kameraden verratene. Alle sahen das Feuer in seinem Auge, seine geröteten Wangen. Er betrachtete Timme, den jungen, verhungerten Timme, einen Glasbläser mit sichtbarer Tuberkulose, den dunklen Tod trug er in den tiefschattenden Augenhöhlen. Er betrachtete Timme als sein Wild, seinen Menschen, sein Eigentum. Er kostete seine Verborgenheit wie eine labende Nahrung. Er rückte ins Dunkel. Er spreizte die Finger in den Hosentaschen. Er beugte den Oberkörper vor. Er nahm, ohne es zu wissen, die lauernde Haltung seiner Spinne an. Sie stritten über das Objekt ihres Angriffs. Einige wollten den Reichstag, andere die Polizei. Andere rieten zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Goldscheider stand mit ausgebreiteten Armen und bat und beschwor, von dem Ekrasit abzulassen. Er hatte die Brille abgelegt und sein bärtiges Gesicht sah hilflos und verloren und rettungheischend aus. Wer die Tat ausführen sollte? Sie einigten sich auf das Los. Es traf Goldscheider. Theodor ging. Spät in der Nacht verließ er das Haus, schritt durch den finsteren, rauschenden Tiergarten zu Trebitsch. Die letzte Allee durchlief er, als würde er verfolgt, gedrückt in das Dunkel der schattenden Bäume. Er wollte niemanden wecken. Er warf einen kleinen Stein gegen Trebitschs erleuchtetes Fenster. Er trat ein und sah nach der Tür. Er schilderte eine unermessliche Gefahr, in der er schwebte. Spitzel hätten ihn hierher verfolgt, kommunistische Spitzel, unterwegs sei er auf einen Omnibus gesprungen. Sie witterten in ihm den, der er war. Sie ahnten schon, dass er nicht Trattner heiße, und während er erzählte, steigerte sich seine Furcht. Er log nicht mehr mit Vorbedacht, sondern schilderte seine ängstlichen Vorstellungen. »Ekrasit«, sagte er leise und sah zur Tür. »Man solle sie nicht stören«, sagte Trebitsch, sanft und lächelnd wie immer. Er strählte seinen Bart mit gespreizten Fingern wie mit einem Kamm. »Nach dem Attentat, und hoffentlich gelingt es, müsse man zur Polizei gehen.« Gegen 4 Uhr morgens kehrte Theodor zum Maler Klaften zurück. Man hatte sich auf die Siegessäule geeinigt. 2 Leute holten das Ekrasit in einer Droschke. Timme bohrte ein Loch in das Kästchen. Timme, Theodor und Goldscheider fuhren zur Siegessäule. Timme und Theodor warteten in einer geraumen Entfernung. Dann kam Goldscheider. Sie gingen, alle 3, schweigsam und bitter. Eine 1/4 Stunde, nachdem Goldscheider die Lunten angesteckt hatte,

brannte der Name Theodor Lohse nicht in den Zeitungen. Er hätte gern ein Märtyrer seines Ruhmes werden, der Volkstümlichkeit des Namens sein Leben opfern mögen. Es schmerzte ihn der Zwang zur Namenlosigkeit, unter dem er alle Taten verrichten musste. Und je geringer die Kraft seiner Überzeugung wurde, desto mehr erweiterte er die Gebiete seines vorgetäuschten Hasses. Nun sprach er nicht nur gegen Arbeiter und Juden und Franzosen, sondern auch gegen den Katholizismus, die Römlinge. Er überfiel den Saal, in dem der katholische Schriftsteller Lambrecht sprach. Er saß in der ersten Reihe. An ihm vorbei rauschten Sätze einer fremden, unverständlichen Sprache. Aber ein Wort fiel nieder, das Wort Talmud. Es rüttelte an Theodors halb eingeschläfertem Bewusstsein. Er pfiff und 40 Ochsenziemer seiner Schar prasselten auf die Zuhörer. Dem Schriftsteller Lambrecht schrie Theodor »Jud und Römling« entgegen. Er formte eine große Speichelkugel auf der Zunge. Er spie sie gegen Lambrecht. Er zerrte eine grauhaarige Frau am Kopfe durch die Sitzreihe. Er drehte ihre Handgelenke. Die Frau schlug ihn mit den Beinen, gellte in seine Ohren. Plötzlich wurde sie schwer, fiel nieder. Es schrillte seine Pfeife. Alle verschwanden. Die Polizei fand nur noch einen Tatbestand vor und verhaftete zwei Verletzte, in deren Taschen sie rote Knöpfe gefunden hatte und die harmlose Mitglieder eines Kegelclubs waren. Er liebte Franziska, die zu ihm kam, eine Spionin. Berichte brachte sie von der kommunistischen Partei. Kurz gelockt war ihr Haar, braungelb ihre Haut. Er weinte, als sie verschwand mit seiner Kasse, seinen Berichten, ihm fehlte Geld. Der Postbeamte Janitschke verlangte Honorar für gestohlene Briefe. Er hatte einen lahmen Arm, aber er drohte mit Anzeigen. Der Spitzel Bräune wollte Reisegeld nach Frankfurt an der Oder. Seine Frau hatte ein Kind bekommen und er musste heim. Theodor meldete den Fall Franziska. Das Geld sollte er selbst zurückerstatten. Er flehte bei Trebitsch um Hilfe. Trebitsch riet ihm, Efrussi. Er wartete lange im Vorzimmer. So lange hatte er gewartet, als er das erste Mal zu Efrussi kam um die Lehrerstelle. Es schrillte die Glocke zweimal, dreimal. Der schwarze Diener bewegte sich stelzend, mit vorgestreckter Brust, eingezogenen Knien, wie ein Mensch aus Holz. Immer noch trug Efrussi das blasse, kalte, schmerzliche Antlitz einer alten, strengen Frau. Ein Hauslehrer wurde man in seinem Zimmer, ein Theodor Lohse von damals, ein ganz kleiner Theodor Lohse. Efrussi verlangte eine Bestätigung. Er steckte den Scheck in einen Umschlag und »Gehen Sie zu Major Pauli«, sagte er. Er befahl, Theodor gehorchte, er ging zu Major Pauli, er begriff, er wusste. Groß war die Macht Efrussis, stärker war er als irgendein Theodor Lohse. Man hörte niemals auf, sein Hauslehrer zu sein, sein Diener, sein Abhängiger. Und der alte Hass erwachte, schrie in Theodor, Blut, Blut, Judenblut. Erst als er vor dem Major Pauli stand, straffte sich der schlaff gewordene, verlor sich seine gelockerte Haltung, wandelte sich seine Wehmut in Respekt und mit schneller Sorgfalt raffte er alle Kräfte zusammen und machte sie einem einzigen Zweck nur dienstbar, der militärischen Strammheit. Über der Erinnerung an den lästigen Bittgang zu Efrussi schwebte die Stimme des Majors. Den Klang seiner zusammengeschlagenen Hacken trug Theodor fort in sein Arbeitszimmer. Kein Abenteuer drohte ihm mehr. Boten kamen, Briefe schnitt er mit dem glatten Papiermesser auf, dessen kühle Elfenbeinfläche er liebkoste. Kapitel 9. Manchmal kam der Bruder des toten Klitsche. Er diente bei der Reichswehr, er nahm die strammste Haltung an, wenn er sprach, er sagte in einer Minute 15-mal Herr Leutnant und besaß dennoch eine unbestimmte Vertraulichkeit mit allen Dingen dieses Zimmers. Sein Auge grüßte Tapeten, Decke, Diele wie alte Bekannte. Er war auf diesem Sofa gelegen, auf diesem Stuhl gesessen, und er sah dem toten Klitsche ähnlich. So ähnlich, dass Theodor das Angesicht des Toten nicht vergessen konnte und nicht, weshalb er eigentlich hier saß, arbeitete und wuchs. Wäre dieser Bruder Klitsches nicht gewesen, Theodor hätte innegehalten. Er wusste es nicht bestimmt. Wahrscheinlich hätte er gerastet. Nach einer Pause sehnte er sich manchmal. Dann aber stieg das Angesicht Klitsches auf und Günthers, und Theodor arbeitete. Er hat beide getötet. Nicht umsonst hat er sie getötet. Den einen anzuzeigen war seine Pflicht gewesen. Den anderen, der vielleicht schon tot war, ehe er den Schlag erhalten hatte, zu töten, das war eine Aufgabe, die Früchte tragen sollte. Aber es kamen Abende, an denen Theodor sich mit der Frage beschäftigen musste, ob die Toten endgültig tot seien. Dann ging er in die Kaiser-Wilhelm-Diele, in die kleine Bar, wo man ihn kannte, »Guten Tag, Herr Leutnant«, sagte und seinen Besuch schätzte. Ein paar Kameraden seiner Gruppe umschmeichelten ihn, machten ihm Platz in der Mitte, sahen ihm auf den Mund und erkannten sie an den ersten Sätzen, dass es eine lustige Geschichte würde, dann lachten sie und waren erschüttert von Theodors Humor. Theodor kannte viele Geschichten. Er war Held und Mittelpunkt aller. Er hatte nicht umsonst jahrelang zugehört und gelacht. Jetzt wusste er, dass der Erzählende Mittelpunkt sein musste. Manchmal auch vergaß er und glaubte, manches selbst erlebt zu haben. Denn er trank. Und auch der Beifall berauschte ihn, und er saß rittlings auf hohem Barstuhl, und ihm war, als galoppierte er. Er hörte das Gelächter der Freunde aus der Ferne. Die Musik, die im großen Saale spielte und unhörbar gewesen war, rückte näher. Sie spielte das Lied vom schwarzbraunen Mädchen, und es war Theodor zum Weinen traurig, und er wunderte sich nur, dass die Bardame lächelte. Er trank noch einen gemischten und sank vom Stuhl und erwachte morgens. Oh, wie gern hätte er sich einer anderen Art der Entspannung hingegeben. Es war schön, hinauszufahren, der Sommer lag breit und mächtig über der Welt, und in den Wäldern war... In den Wäldern gefiel es Theodor nicht. Die Toten lagen in den Wäldern, sie wurden von Würmern gefressen und grünes Gras sproßte aus ihrem Gebein. Einmal kam die Ruhe, spät. Auf den Gipfeln erst war sie, weit war der Weg und Theodor müde. Aber es trieb ihn zu den Gipfeln. Er sah sie nicht, kannte sie nicht, er konnte sie sich kaum vorstellen. In ihm schrie aus, aufwärts, um ihn schrie es, aufwärts. Schon kannte er die Wege, schon war er ein Gruppenführer, schon lebte er mit Journalisten gut, er kannte den großen Politiker Hilper. Er ging auf die Galerie des Reichstags, er hörte sich selbst schon reden. Er sah sich in diesem Saal an der Spitze seiner Leute, hörte seinen schrillen Pfiff. Er schlug auf die Abgeordneten, verjagte sie, er schrie, hoch die Diktatur. Oben, hoch oben in der Nähe des Diktators stand Theodor. Er entsann sich seiner alten Methode. Er trat in direkten Verkehr mit Hohen und Höchsten. Jetzt kannte er sie. Über seinem Major Seifert stand der Marinekapitän Hartmut. Theodor ersann Pläne. Er suchte das Leben, die Gewohnheiten jüdischer und sozialistischer Männer zu erkunden. Manches erfuhr er, anderes erfand er. Er schrieb im Nationalen Beobachter über eine erfundene Verbindung eines Politikers mit französischen Spionen und schlug ein Attentat vor. Er war klug und fand Anhaltspunkte für jede Beschuldigung. Er übertrieb, korrigierte Tatsachen, sein Verdacht ruhte auf irgendeinem Ereignis. Manchmal erriet er eine geheime Verbindung. Journalisten machten ihn auf unscheinbare Vorfälle aufmerksam. Er schickte seine Spione aus. Er wusste, dass jeder dieser Spitzel übertrieb. Er vergrößerte ihre Übertreibungen. Er arbeitete Pläne zur Befreiung gefangener Organisationsmitglieder aus. Er sendete die Pläne nach München an den Kapitän Hartmut. Er verdiente zumindest Geld. Er verfasste Rechnungen. Unzufriedene Spitzel begütigte er durch kameradschaftlichen Händedruck. Es gab Dumme, sie ließen sich alles gefallen. Sie warteten. Aber die Stelle S., Major Seifert, sendete Rügen und Ermahnungen, bestellte Theodor nach München. Theodor hatte Ausreden. Theodor ging vom Major Seifert zum Kapitän Hartmut. Er war ein alter Herr. Er trug spärliches Haar über der Glatze, von hinten nach vorn gekämmtes, und er lauschte mit dankbarer, aber nie gestillter Gier einem Kompliment, einer Schmeichelei. Theodor erkannte ihn. Manchmal ließ er ein vorsichtiges Urteil über die Stelle S fallen, Einmal sagte Theodor, wenn er nicht die Stelle S hätte, sondern den Kapitän selbst, das wäre anders. Er brauchte einen freien Geist, er, Theodor Lohse. Er vergaß, dass Trebitsch lebte, dass Trebitsch verdienen musste, dass auch der Rechnungen verfasste, dass es seine Aufgabe war, Theodor zu überwachen. Und Trebitsch teilte mit, dass Theodor im Eifer dieses übertrieben, jenes falsch gesehen hatte. Oh, er besaß zuverlässige Augen und Ohren, der Jude Trebitsch. Theodor bereitete die Befreiung eines Untersuchungsgefangenen vor. Er fuhr nach Leipzig. Einer der Aufseher war Wachtmeister in Theodors Kompanie gewesen. Ihn wollte er für die Organisation gewinnen. Er teilte nach München gute Fortschritte mit und erhielt den Besuch eines Mannes mit dem schriftlichen Befehl, heute noch, spätestens morgen, auf das Gut Luxa in Pommern mit 50 Männern abzureisen. Kapitel 10. Er war ohnmächtig, erbittert, rachelüstern. Er ging zu Trebitsch. War ein Theodor Lohse nicht unentbehrlich? Und Trebitsch lächelte. Er kämmte mit gespreizten Fingern seinen Bart. Es blieb nichts übrig, Theodor reiste. Auf dem Gut Luxa in Pommern streikten die Landarbeiter. Der Freiherr von Köckwitz rief nach Hilfe. Er war alt, der Freiherr von Köckwitz. Er war verwitwet. Er hatte drei Söhne, Friedrich, Kurt, Wilhelm. Er war ein Jäger. Er schoss gut. Er schoss den ganzen Tag. Er besaß ein Waffenarsenal im Keller. Er war streng gegen sich und andere. Er empfing Theodor um die Mittagsstunde. Die Sonne brannte. Theodors Leute hatten eine Stunde Marsch hinter sich. Der Freiherr verlangte militärischen Schritt. Waren das Landstreicher? Ging man in Gruppen? Er forderte Vierereien. Er dirigierte den Zug nach der großen Scheune. Sie lag eine Viertelstunde weiter. Theodor marschierte, erbittert, ohnmächtig, rachedurstig. Er kannte den Freiherrn von Köckwitz. Jeder kannte ihn. Er hatte einen Arbeiter beim Holzfällen erschossen. Er bedrohte Sonntagswanderer mit schussfertigem Gewehr. In seinen Wäldern verschwanden erdbeerensuchende Kinder. Seine Söhne standen im Sommer hinter Hecken verborgen, erlauerten Ausflügler, schossen auf Wandervögel. Der jüngste Sohn war 12 Jahre alt und zielte auf die Tauben der Förster. Freiherr von Köckwitz hatte seine Frau ins Grab geärgert. Sie war eine Geborene von Zick. Ihr Großvater nachweislich bei der Post gewesen, junger Adel von der Pferdepost. Sie starb an ihrem Großvater. Die Zeitungen schrieben über den Freiherrn von Köckwitz. Die Gerichte ließen Anklagen verstauben, zerfallen, Staatsanwälte waren zu Jagden eingeladen. Untersuchungsrichter spielten Poker mit Kurt. Man kannte den Freiherrn von Köckwitz. Man verspottete ihn. Man erzählte Köckwitz-Anekdoten. Jedes Jahr streikten seine Arbeiter. Immer halfen ihm Rossbach-Leute. Diese Sommerarbeit fürchtete man. Beim Freiherrn von Köckwitz erhielt man zweimal täglich Essen. Graupensuppe und Schwarzbrot. Sie lagen in der Scheune, verärgert und hungrig. Am Nachmittag kam Freiherr von Köckwitz und befahl, »Lassen Sie Ihre Leute singen. Ich liebe Gesang.« Sie sangen, sie arbeiteten, sie aßen Schwarzbrot und Graupensuppe, sie legten sich schlafen, sie standen beim ersten Morgenstrahl auf. Sie sangen. Einmal kam der Freiherr aufs Feld. Er war gut gelaunt. Er lud den Untersuchungsrichter ein. Er lud auch Theodor und die 50 ein. Er sprach mit Theodor, schimpfte auf die Arbeiter. Sie waren Polacken. Kein Tropfen deutschen Blutes. Juden verführten sie. In dieser Gegend lebten überhaupt Juden, Polacken, rotes Gesindel. Es war zum Niederknallen. Niederknallen sollte man sie. In dieser Nacht brannte die große Scheune. Einer von Theodors Leuten hatte geraucht. Der Freiherr drohte, drei Taglöhne weniger. Aber der Untersuchungsrichter verdächtigte die Landarbeiter. Man verhaftete 10. 100 zogen am nächsten Tage vor das Gut. Der Freiherr ließ Maschinenpistolen aus dem Keller bringen. Er verlor den Appetit. Er schloss die Fensterladen. Ohrfeigte den 12-jährigen Wilhelm. Schon sah er sein Haus vernichtet, seine Söhne gehängt, sich selbst gefoltert. Er ging nicht mehr in die Felder. Er schlief in Kleidern, die Pistole neben sich. Er fürchtete sich vor vergifteten Speisen. Er fürchtete sich überhaupt. Theodor schlief im Hause. Nicht nur, weil die Scheune abgebrannt war. Wachen stellte Theodor auf. Die jungen Freiherren inspizierten. Der Alte war milde, ein gütiger Greis. Er spendete für die Kirche. Er sah sich um, wenn er sprach. Er flüsterte. In solcher Stimmung war er zugänglich jedem Rat. Theodor war erbittert. Schickte man ihn weg? Wollte man seinen Namen untergehen lassen? Brennen sollte der Name Theodor Lohse in allen Zeitungen. Nicht vergessen sollte man Theodor Lohse. In Berlin und in München nicht. Man wird ihn nicht vergessen. Man muss die Arbeiter herausfordern. Kam es zum Kampf, sie vernichten. 100 Mann. Hatten sie Waffen? Hier war ein Arsenal. Man wird Theodor Lohse nicht vergessen. Jeden Tag sangen sie, der Verräter zahlt mit Blut, schlagt sie tot, die Judenbrut. Deutschland über alles. Sie arbeiteten weniger, sie exerzierten, sie rückten mit Gewehren aus. Die Arbeiter hungerten, ihre Kinder bekamen dünne Hälse und große Köpfe. Die Frauen kreischten, wenn sie Theodors Leute sahen. Sie riefen, Hunde! Man schoss in die Luft. Arbeiter kamen, 100, 200 aus der Nachbarschaft. Sie trugen Stöcke, sie warfen Steine, sie zogen zum Gutshof. Theodor ließ sie in den Hof. Drinnen schrien sie. Sie drängten gegen das Haus. Fensterscheiben klirrten wehmütig. In den Fenstern lag Bettzeug zum Auffangen der Steine. Ein Arbeiter von Kameraden auf die Schultern gehoben hielt eine Rede. Theodor schoss. Der Arbeiter schwankte. Auseinander stoben alle. Vor dem Tor strömten sie zusammen und rüttelten vergebens an der dreifachen Riegelung. Sie schwangen sich über die Mauer, aber drüben blitzten Gewehrläufe. Die Arbeiter ließen sich in den Hof fallen. Aus dem Hause tönten Schüsse. Die Sterbenden stöhnten. Die Lebenden schwiegen. Es erhob sich eine große Ruhe. Es wehte Stille aus dem Hofe wie aus einem weiten, geöffneten Grab. Heiße Sonne strahlte von den Pflastersteinen wieder. Hoch in der Luft trillerten Lerchen. Eine Hummel surrte wie ein großer Kreisel. Aus der Ferne scholl die Stimme eines Hundes herüber, Glocken der Dorfkirche dröhnten. Viele entkamen über die Mauer, schlugen die lauernden Schützen nieder und entflohen. 30 blieben liegen, verwundet und tot. Blutgerinnsel zeichnete Landkarten auf das weiße Pflaster des Hofes. Spät kam Gendarmerie, trank Bier auf dem Hofe, noch war das Blut nicht getrocknet. Ein Grübchen im Kinderkinn hatte der junge Untersuchungsrichter und ein Hakenkreuz im Knopfloch. Es schrieben die Zeitungen, blutiger Aufstand der Landarbeiter, eine Heldentat der technischen Nothilfe in die horchende Welt. Reporter kamen. Theodor Lohse sprach mit ihnen. Theodor Lohse stand in der Zeitung. Ein Student, Leutnant der Reserve, hat den Aufstand niedergeschlagen. Theodor Lohse. Der Sonntag war Sammeltag für die technische Nothilfe. Weißgekleidete Kinder verkauften Kornblumen aus Leinwand in den Straßen Berlins. Kapitel 11. Theodor hörte das rote Blut. Es schrie, es brüllte wie aus 1000 Kehlen. Es flammte wie 1000 Feuersbrünste. Purpurne Räder kreisten in der Luft. Purpurne Kugeln rollten auf und nieder. Aus seinem Innern kam das rauschende Rot. Es erfüllte ihn und machte ihn leicht. Ein roter Jubel kam über ihn. Ein Triumph hob ihn empor. Aber wehmütig war er in den Abendstunden, wenn die Fledermäuse zu flattern begannen und die Frösche quakten, das Wispern der Grillen unablässiger und eindringlicher wurde und eine Magd bei der letzten Arbeit des Tages sang. Gerührt, mit einer schluchzenden Seele betrachtete er den abendlich geröteten Himmel und er pfiff wehmütige Lieder. Ihm war wie in der Kaiser-Wilhelm-Diele, wenn die Musik das Lied vom schwarzbraunen Mägdelein spielte. Er gewann seinen Glauben an die Sache wieder, der er diente, wenn der alte Freiherr traurig wurde und von deutschen Landen zu reden begann, die den Polacken anheimgefallen. Irgendwo hörte Theodor Hörner blasen, einer Kriegstrompete aufschreckenden und sterbebangen Ruf. Er war mitten im Krieg, er kämpfte und stritt, er verteidigte heilige Erde und er war bereit, sein Blut zu verspritzen, wenn der alte Freiherr das Wort Scholle sagte. Er sprach ein langes, sehnsüchtig klingendes O und ein hartes ostpreußisches L. Er holte Atem, ehe er die erste Silbe aussprach, und stieß ihn bei der zweiten Silbe aus mit einem Seufzer. Theodor sah manchmal in dem alten Freiherrn das Bild eines der letzten deutschen Adligen, denen in der neuen Zeit der Untergang drohte. So war es nicht immer. Wenn es regnete und Theodor in der Bibliothek des Freiherrn saß, las er Romane in der Woche, betrachtete in Zeitschriften Fotografien großer Männer, wurde nüchtern, wie er immer gewesen, und den Freiherrn sah er nicht mehr begeistert, sondern als einen alten, mit kleinen Lächerlichkeiten behafteten Mann, wie ihn alle sahen. Mit verzeihendem Verständnis allerdings und einer Dankbarkeit, die er dem Hause für eine über die üblichen Maße und ausnahmsweise genossene Gastfreundschaft schuldig war. Denn Theodor wurde besser gehalten als jemals einer von den alljährlich gebrauchten Helfern. Theodor war Zeuge in dem Prozess gegen die Landarbeiter. Er unterhielt sich mit dem Untersuchungsrichter. Er begleitete den Freiherrn nach Berlin. Schon war vollkommene Gefahrlosigkeit sicher. Dennoch genoss Theodor liebevolle Behandlung. Ein schwerverletzter Arbeiter, den man für den Aufrührer hielt, wurde rasch im Spital gesund gepflegt. Er bekam sogar Wein, nachdem sein Wundfieber verschwunden war. Die Anklage legte ihm Haus- und Landfriedensbruch zur Last und Mordversuch. Der Prozess dauerte eine halbe Stunde. Der Arbeiter bekam 8 Monate Zuchthaus. Der Staatsanwalt saß am Abend mit Theodor Lohse und dem Freiherrn im Kaiserhof bei einer Flasche Wein. Eine Woche später nahm Theodor Abschied vom Gutshof. Er konnte seine Rührung nicht unterdrücken. Er dachte daran, dass der alte Freiherr bald sterben werde. Er dachte an die Abendstunden, den Gesang der Frösche und der Grillen, die gemeinsamen Gefahren, die ihn mit dem Hause verbunden hatten, und an die Heiligkeit der Scholle. Dann marschierte er an der Spitze der 50 ab, zum Bahnhof. Sie sangen auf der breiten Landstraße. Theodor beschloss, ihnen erst in Berlin die Löhnung auszuzahlen. Der Freiherr hatte in der Stunde des Abschieds die 3 Taglöhne nicht abgezogen. Theodor gedachte, es zu tun. Kapitel 12. Nun ging er zu Trebitsch. Wie Triumph war sein Gruß. Hielt man ihn für tot? Sieh, es lebte Theodor, lebendiger als je zuvor. Hatte man ihn vergessen? In den Zeitungen klang sein Name. Die Wehmut verlor er, vergaß das Zirpen der Grillen, den Gesang der Mägde, die Scholle. Schon griff er den alten Plan auf, reiste nach Leipzig. Aber Pfeiffer war geflohen, ohne Theodors Hilfe. Trebitsch hatte ihn befreit. Theodor verschmerzte die verlorene Gelegenheit. Noch saßen Zange und Marinelli. Nach München fuhr er. Bei Kapitän Hartmut fand er Misstrauen. Trebitsch hatte gearbeitet. Seine Spuren erkannte er. Nationalsozialismus war ein Wort wie andere. Es bedingt nicht Gesinnung. Er wurde empfangen, von nationalsozialistischen Führern mit Achtung ausgezeichnet vor anderen Wartenden. Man kannte ihn also. Unwissend waren sie. Theodor lüftete sachte Schleier. Er machte neugierig. Sie lebten im Rausch, in Begeisterung. Viele strömten ihnen zu. Sie waren Partei, nicht Geheimverbindung. Jenes schien Theodor machtvoller. Dort arbeitet man mit offenem Visier. Dort vergräbt man sich nicht. Dort klingt der Name wie mit 1000 Glocken. Er ging zu Versammlungen. Alle jubelten. Kleine Bürger tranken Bier. Aßen und jubelten, Krautknödel in den Mündern. Junge Sturmtruppen marschierten in den Saal, standen an den Wänden, trugen den Redner durch eine Gasse zwischen Stühlen, Publikum, Tischen. 4000 Füße trampelten, Kellner flitzten weiß, Scheine raschelten. Es war ein Volksfestjubel. Theodor war neidisch. Wie arbeitete er schleichend, im Verborgenen, umlauert von Feinden, innen und außerhalb. Er ging in die Werbebüros. Wie kamen sie alle? Junge Arbeiter, Studenten, Handlungsgehilfen. Anderes Material als Theodors Gymnasiasten. Gläubiger waren sie, leichter entflammt, feurig, ehe sie kamen, lodernd, wenn sie aufgenommen waren. Eine Gefahr war Hitler. War Theodor Lohse eine Gefahr? Täglich nannten jenen die Blätter. Wann sah man Theodors Namen? Aber Unterwerfung forderte der Große, der Naive, Ungebildete, im Rausch der Begeisterung lebende. Männer, die so wenig wussten, waren sich selbst alles. Sie kannten kein Verhandeln, sie hatten es nicht nötig. Wenn der Führer sein Büro verließ, grüßten 50 Menschen im Vorzimmer und 20 standen stramm. Im Auto fuhr er. Mag sein, dass er nicht alles wusste, dass man ihn vorschob. Aber ihn kannte jeder. Wer grüßte Theodor Lohse? Major Seyfarth war unzufrieden. Wie durfte Theodor ihn übergehen? Auf seine Verdienste wies Theodor hin. Ja, Theodor drohte. Der Major sprang auf. Hatte Theodor den Eid nicht geleistet? Eide könne man brechen. Auf 200 Verwegene stütze sich die Macht Theodor Loses. Theodor übertrieb. Kaum 50 Gymnasiasten beteten ihn an. Kleine, furchtsame Jungen waren sie. Seyfarth zog sich zurück. Einen Ausweg, wusste er. War nicht Arbeit genug für Theodor Lohse? Agitation, Propaganda? In der Reichswehr etwa? War das nicht ein Weg? Wertvolle Verbindungen gewann man. Theodor überlegte, die 200 haben ihm imponiert. Nun fürchtete er sie. Das Militär versprach viel. Blieb ihm sein Einkommen gesichert? Ja, es blieb. Und die Gage kam dazu. Er willigte ein. Daheim sah er in den Spiegel. Nicht anders sah er aus als jener Führer. Niemand machte ihm Eindruck. Er blitzte sein eigenes Spiegelbild an, sprach ein Wort aus, um seine Stimme zu prüfen. Sie trug die Worte. Sie konnte donnern. Er machte einen Plan für die Reichswehr, ergebene Leute finden, ihr Lehrer sein, ihr Führer, Herr über Leben und Tod von 100, 200, 1000 Bewaffneten. Er rückte ein. Ein Tag reichte für die Erledigung der Formalitäten. Mit 5 Empfehlungen rückte er ein. Potsdam war seine Garnison. Er trug eine Uniform nach neuestem Schnitt. Den Rock nicht mehr eng wie in alten Zeiten. Es war der neue Geist der Armee. Die Silberstreifen auf den Achselstücken lagen so, dass sie einen schmalen Tuchrand freiließen. Das Bajonett hatte eine leise vernickelte Kuppel. Sie war in den Vorschriften nicht vorgesehen, aber lächelnd geduldet. Jeden Morgen exerzierte er. Lange hatte er das Exerzieren entbehrt. Er stand vor 2 Menschenreihen. Er merkte die leiseste Veränderung dieses und jenes Körpers. Er sah, wenn sich jemand rührte, wenn Stiefel nicht geputzt, Läufe nicht gefettet, Tornister schiefgeschnallt waren. Er befahl Kniebeugen, man gehorchte. Er befahl Laufen, man lief. Er donnerte stillgestanden, man stand still. Er hielt Unterricht am Nachmittag. Er las Broschüren von Trebitsch vor und sagte Eigenes. Er machte einen Witz, die Soldaten lachten. Er glaubte zu sehen, dass einer krank war, er schickte ihn heim. Er war ein Kamerad. Er klopfte dem und jenem auf die Schulter, er sprach über Mädchen. An Montagen fragte er, wie der Sonntag gewesen sei, an Samstagen wünschte er vergnügte Sonntage. Er bot Fürsprache beim Obersten den Bestraften an. Er selbst vermied Bestrafungen, begnügte sich mit Rügen. Die im Felde Gewesenen sammelte er um sich. Er kündigte Vorträge am Abend an, viele kamen. Seine Kompanie spendete Beifall, riss andere mit. Nach einigen Wochen konnte er frei sprechen. Fragte er, wie viel mit ihm durch dick und dünn gingen. Alle erhoben sich, alle. Er ließ Einzelne einen Eid schwören. Er gab ihnen Geld und Broschüren zur Verteilung. Mit den Offizieren sprach er wenig. Er kam ins Casino, sie sprachen vom Dollar, wie alle. Leutnant Schütz, Sohn eines Bankmächtigen, hatte dem Obersten Papiere gekauft. Es waren Osttage. Des Obersten gute Laune erheiterte das Casino, alle wollten Papiere. Sie wussten, was Effekten waren, Os und Lombard. Leutnant Schütz lieh allen. Er lieh auch Theodor. Theodor las in den Abendblättern Kurse. Kapitel 13. Er las Kurse. Sein Geld vermehrte sich. Er lernte sagen, das Kapital wächst. Nun waren Wege frei. Wege zu weißschimmernden Villen im Tiergarten, zwischen samtenem Rasengrün, hinter silbrigen Gittern, mit steifen Lakaien und goldgerahmten Bildern. Darüber hätte Theodor fast anderes vergessen. Mächtiger als alle war Ifrussi. Nie hörte man auf, sein Hauslehrer zu sein. Zu den Geheimnissen aller Macht führte wachsendes Kapital. Immer hatte er Geld geliebt, er, Theodor Lohse. In der Schule vollbrachte er das erste Geschäft. Er sammelte für einen Kranz. Der kleine Berger war gestorben. 2,40 Mark bekam Theodor. Er kaufte den Kranz für 2,10 Mark. 30 Pfennig behielt er. Er hielt sie ein Jahr lang. Immer war er sparsam gewesen. Als Student und später beim Militär lernte er Geld geringschätzen. Nur die ersten Schecks von Trebitsch gab er leichtsinnig aus. Er bereute es später. Er bereute immer, wenn er ausgegeben hatte. Er reiste in Zivil und in der Dritten. Er kaufte Wochenkarten für die Stadtbahn. Trug er die Uniform, so ging er zu Fuß. In der Früh, wenn sie auf der Exerzierwiese rasteten, sah er die Frau mit dem Zuckerwerk von Soldaten umringt. Limonade verkaufte sie. Alle waren erhitzt und tranken. Theodor steckte Kaugummi zwischen die Zähne. 3-mal täglich rauchte er, nach jeder Mahlzeit. Eine Zigarre genügte ihm. Er löschte sie aus, steckte sie wieder an. Er sah, wie sein Geld wuchs. Wenn er erst reich war wie Efrussi, kaufte er sich einen Theodor Lohse. Vorläufig blieb Theodor vor den Schaufenstern stehen und rechnete aus, was er kaufen könnte, wenn er seine Aktien losschlüge. Manchmal fragte er bei umherirrenden Maklern an, was dieses und jenes Haus kostete. Er bekam viele Angebote. Er sonderte sie in jene, auf die er nicht eingehen konnte, und solche, für die sein Geld reichte. Fast hätte er darüber seine Aufgaben vergessen. Er glich einem Bräutigam, der den Sonnenaufgang am Tage der Erfüllung verschläft. Sein spähendes Auge irrte zu fremden Zielen. Sein eingeschläfertes Ohr vernahm nicht mehr die verheißenden Gewitter der Zeit. Er sah Trebitsch nicht mehr. Er schrieb nichts mehr für den Nationalen Beobachter. Gleichzeitig ging er an den Lebensmittelläden vorbei, vor denen hungrige Mengen lärmten. Am Nachmittag plünderten Arbeiter in Potsdam. Eine stille Geschäftigkeit herrschte in der Kaserne. Es rückte eine fremde Maschinengewehrkompanie ein und blieb. Niemand wusste, wie lange. Niemand kannte den Oberleutnant, der sie befehligte. Man sprach weniger. Der Oberst saß schweigsam und steif. Er hatte dunkelrote, blaugeäderte Wangen. Sie hingen, wenn er schwieg, wie kleine Täschchen aus Haut über den Kragen. Am Ende der Tafel, wo die jungen Leute saßen, machte man keine Witze mehr. Man las Zeitungen, den politischen Teil und kümmerte sich nicht um das Geld. Es war eine angstvolle Feierlichkeit, als wartete man auf eine beglückende Katastrophe. Major von Löbe hielt einen Vortrag über die Zukunft des Luftkrieges. Es war jener bereits bekannte Vortrag, den Major Löbe einige Mal im Jahr aus einer alten Nummer der Kreuzzeitung vorzulesen pflegte. Er hatte als Hauptmann einen Artikel über Luftkriege verfasst. Das war lange her. Wenn er den Aufsatz las, drückten sich die Stabsoffiziere. Nur die jungen Leute mussten bleiben und lauschen. Sie lauschten. Der Major sprach von Zeppelin. Er war einmal beim Grafen Zeppelin Gast gewesen. Und der Aufsatz handelte eigentlich nicht vom Luftkrieg, sondern von der Persönlichkeit des Grafen. Diesmal drückten sich die Stabsoffiziere nicht. Es war der Zeit nicht angemessen. Sie erforderte strengste militärische und gesellschaftliche Pflichterfüllung. Aber diesmal sprach der Major auch nicht mehr so viel über den Grafen Zeppelin. Er sprach von der Zeit des Grafen und verglich sie mit der Gegenwart und mahnte zur deutschen Einigkeit. Und sprach von harrenden Aufgaben. Und sogar die Stabsoffiziere lauschten. In 2 Wochen war die Enthüllung einer Gedenktafel fällig. Dazu hatte das Regiment alle alten Offiziere und den General Ludendorff eingeladen. Natürlich kam er. Der Oberst verkündete es im Casino. Er sprach langsam. Er formte die Laute sichtbar. Und er arbeitete dabei mit den Kiefern, so dass seine Täschchen schlotterten. Man exerzierte mit erneuten Kräften. Man putzte Gewehre, fettete Läufe, übte Griffe. Die Musik spielte, alte Märsche frischte sie auf. Und die Menschen in den Städten hungerten. Nachrichten vom Generalstreik brannten in den Zeitungen. Die Arbeiter schlichen mit schweren, langsamen Schritten am Abend durch die Straßen. Ihre Frauen warteten. Die Männer kamen nicht heim. Kalt war der Herd. Kein Essen war bereitet. Was sollten sie zu Hause? Sie gingen in die Schenken, es reichte für Schnaps. Betrunkene fühlen keinen Hunger. Betrunkene torkelten, schleiften ihre Füße über den Asphalt. Straßen waren abgesperrt, Polizeihelme starrten. Über zerschmetterten Schaufenstern hingen Rollladen wie eiserne Sargdeckel. Verhaltene Schüsse erwarteten ihre blutige Stunde. Ein Geheimbefehl erreichte Theodor: Eifer verdreifachen. Es fuhr in Theodor wie ein Trompetenstoß. Seine Zeit brach an. Er war bereit. Er rüstete sich für den Tag. Heute und morgen konnte es sein. Er berief seine Garde. Die Jungen kamen. Sie brachten neue Kameraden aus dem Bismarckbund mit. Sie brachten Pistolen zum Einschießen. Theodor ging zum Waffenmeister. Alle Gewehre wurden geputzt. Alte Bajonette strahlten. Die Jungen blieben einen Tag in der Kaserne. Wie berauschte sie der Rost der alten Waffen und wie blendete sie der Glanz der neuen? Konnten sie es wissen? Dieses und jenes Gewehr hatte alle Kriege mitgemacht, Feinde getötet. Eine große Kraft ging von einem Gewehrkolben aus. Zauberhaft wirkte der Griff eines Säbels. Von welchem tapferen Reiter war er geschwungen worden? Blind war der Stahl. Von Blut, sagten sie. Rostflecke waren Blutflecke. Blut des Feindes klebte an den Waffen. Am Sonntag kam der General. Am Sonntag rückte das Regiment aus, mit klingendem Spiel. Die Oktobersonne strahlte wie im Frühling. Bürger winkten aus den Fenstern, Fahnen wehten, Kinder liefen mit. Es war wie im Frieden. Mancher vergaß seine Armut. Vor dem General standen sie. Der alte Divisionspfarrer sprach. Ludendorffs Helmspitze schwamm im Sonnenglanz. Ein leises Ordenklirren kam von den Offizieren, wie silberne, dünne Musik. Sporen läuteten wie Glöckchen. Wie eine Schicht schwerer Feierlichkeit lag der Atem der Mannschaft in der Luft. Man hörte leise Stimmen der Offiziere von der Mitte des Platzes her, ein kurzes, starkes Lachen des Generals. Es klang wie ein Gurgeln. Drei Sätze, sprach der General, rechts neben der Gedenktafel. Er sprach harte Worte. Die Hände hielt er über dem Säbelknauf. Man hätte ihn für eine Statue halten können, eine bekleidete Statue. Dann stieg er herunter. Das Monokel klemmte er ein, wenn er mit jemandem sprach. Er sprach mit Theodor. Einmal habe ich ihm einen Brief geschrieben, denkt Theodor. Wie lange war es her? Wie jung war Theodor vor einem halben Jahre noch? Heute kennt ihn Ludendorff. Kapitel 14. Geheimbefehle mahnten zur Bereitschaft für den 2. November. Theodor hatte 3 Wochen Zeit. Er schlief nicht mehr. Seinen Tag erfüllte Hast ohne Ziel. An den Abenden hielt er Abrechnungen über vergebliche Geschäftigkeit. Durch die wachen Nächte kreiste ohne Ende der planlose Entschluss, mächtig zu werden. Die flinken Ereignisse kamen ihm zuvor, überrumpelten ihn. War er am 2. November noch Mittel nur, nicht Führer, Glied einer Kette, nicht ihr Anfang, zwischen den anderen und nicht über ihnen, so hatte er seinen Tag versäumt. Dann erwartete ihn kein Glanz, sondern bescheidenes Ziel. Mitten in seine kreisende Sorge schossen Heldenträume, klang der Ruf seiner Sendung, hob ihn roter Jubel empor. Günther und Klitsche und 18 Arbeiter waren tot, vergeblicher Erfolg 8 eifervoller Monate. Missbrauchtes Werkzeug fremder Lust war Theodor gewesen. Wofür? Verantwortung schuldete er nur sich selbst. Er trug sie leicht, wenn sein Ziel erreicht war. Er ging an ihr zugrunde, wenn er unterwegs blieb. Er durfte nicht mehr innehalten. Aber er hatte sich Zeit gegeben, 1 Jahr wenigstens. Noch spann er seine Fäden, noch bargen sich vor ihm Menschen und Dinge. Man hatte ihn abseits gestellt. Sein Eifer hatte ihn verraten. Er hätte bedachtsamer Wege wählen müssen. Jetzt tat er, was 100 andere taten: Vorträge halten, Broschüren verteilen. Längst war er nicht in München gewesen. Wer weiß, neue Menschen führten und der Zufall brachte einen anderen Klitscher ans Licht. Ein Jahr noch, und er wäre vielleicht reich, und Geld erwarb ihm alles, wozu der Eifer nicht reichte. Aber hart vor ihm lag der 2. November. Die Nähe des Tages verwirrte ihn, nahm seinen Entschlüssen Besonnenheit. Unter ihm schwankte der Boden. Sein Weg führte nicht mehr empor. Halbe Tage war er unterwegs zwischen Potsdam und Berlin. In seinem Büro las er den Einlauf. Zu Trebitsch ging er. Der war ein Beispiel zielsicherer Ruhe. Trebitsch benahm sich, als stünde er abseits. So mussten die Menschen sein, die den 2. November schmiedeten. So harmlos und sanft. Der Vollbart gab ihm das Aussehen des ungefährlich Würdevollen, des Menschen der Idee, des ahnungslosen Gelehrten. Nur ein achtloses Wort verriet ihn. Er sah jede Veränderung, wie Theodor, wenn er vor der Front seiner Kompanie stand. Er sprach von der anderen Methode, die Arbeiter zu behandeln. Vielleicht ging es in Zukunft um die Eroberung des linken Radikalismus. Die Parole war: Vorsicht, näher kommen, nicht Herausforderung. Geborgen vor gefährlicher Entdeckung lag in Theodor der alte, undeutlich und behutsam geformte Wunsch, eine Brücke zu den anderen zu schlagen. Verrauscht waren die klingenden Worte des Eides, ihre Fruchtbarkeit verblasst, ihre Drohung unwirklich. Was geschah einem Mächtigen? Unterwegs noch drohte Gefahr, ehe er bei den anderen war. Drohte sie nicht auch hier? Die anderen waren leichter zu fassen. Ehrlichkeit, vermutete er bei ihnen. Hier war Selbstsucht und Sorge um Gehalt, Stellung, Weib und Kind. Dort lebten die Goldscheiders, die Gekreuzigten, die Gütepredigten und Neues Testament. Nun ist die Gefahr gering. Immer bleibt eine Tür offen. Heute kann Theodor selbstständige Versuche machen. Wem schuldet er Rechenschaft? Wer verdächtigt ihn? Er kann alles verantworten. Dass er Unternehmungen geheim hält, deren Erfolg im Geheimnis begründet ist, muss selbstverständlich erscheinen. Er kann es wagen. Was war Sozialismus? Ein Wort. Man muss nicht daran glauben. Woran glaubte er heute? Drüben war er wertvoll. Die anderen breiteten die Arme aus. Er kannte die Kulissen. In den wachen Nächten formte sich sein Plan, nahm Leben an und drängte zur Erfüllung. Theodor hatte keine Zeit mehr. Die ersten Schritte musste er bedächtig tun. War er ein Verräter? Er ist es nicht. Er will wirklich nur die anderen aushorchen, seine Spione beaufsichtigen. Er durfte nicht lange nachdenken. Überlegung schwächt Entschlüsse. Es war keine Zeit. Flammender wurden täglich die Titel über den Zeitungsberichten. Schon streikten die Metallarbeiter in Sachsen. Man sprach von Zügen, die irgendwo aufgehalten wurden. Doppelte Bereitschaft war in der Kaserne befohlen. Kapitel 15. Unter den unzuverlässigen und verdächtigen Spitzeln, die Theodor abgeschafft hatte, befand sich Benjamin Lenz. Er lieferte doppelte Berichte, an Trebitsch und an Theodor. Von beiden erhielt er Geld. Seine Adresse kannte Theodor. Benjamin Lenz, ein Jude aus Lodz, war im Krieg von einer Kundschafter- und Nachrichtenstelle als Spion verwendet worden. Mit der heimkehrenden Armee war er nach Deutschland gekommen, durch viele Städte gewandert. Er hatte Empfehlungen von der Armee. Polizisten, mit Bosheit gegen solche aus dem Osten geladen, zwinkerten mit verständnisvollem Auge Benjamin zu. Ihre Gunst genoss er und kassierte unbehelligt im wandernden Panoptikum, drehte den Leierkasten des Karussells, fälschte Berichte für auswärtige Missionen, stahl in Amtsstuben Papiere und Stempel, spionierte in Oberschlesien, ließ sich mit Untersuchungshäftlingen einsperren und horchte sie aus und wartete auf seinen Tag. Seine Idee hieß Benjamin Lenz. Er hasste Europa, Christentum, Juden, Monarchen, Republiken, Philosophie, Parteien, Ideale, Nationen. Er diente den Gewalten, um ihre Schwäche, ihre Bosheit, ihre Tücke, ihre Verwundbarkeit zu studieren. Er betrog sie mehr, als er ihnen nützte. Er hasste die europäische Dummheit, seine Klugheit hasste. Er war klüger als Politiker, Journalisten und alles, was Gewalt hatte und Mittel zur Macht. Er probte seine Kraft an ihnen. Er verriet die Organisationen an die politischen Gegner. Den französischen Gesandtschaften verriet er Gelogenes, Wahres durcheinander. Er freute sich an dem gläubigen Gesicht des Betrogenen, der aus den falschen Tatsachen Kraft zu neuer Grausamkeit schöpfte. Über das dumme Erstaunen eingebildeter Diplomaten, kindischer, zahnloser Geheimräte, bestialischer Hakenkreuzler. Freute sich, dass sie ihn nicht erkannten. Er irrte sich selten. Er hatte nicht gewusst, dass Klitsche tot war und ein anderer an seiner Stelle saß. So brachte ihn ein lange, erfolgreich geübtes Manöver mit den Duplikaten, die Theodor entdeckte, in Verdacht. Er verschmerzte den Fall. Er arbeitete mit falschem Material für Trebitsch. Und sogar diesen übertraf er. Er spielte den dummen kleinen Spitzel. Aufträge ließ er sich einige Mal erläutern. Verwickelte Geschäfte lehnte er ab. Er gab die Rolle eines Menschen, dessen Verstand gerade noch zur Erkenntnis seiner eigenen Beschränktheit ausreicht. Und er wartete. An seinem Tag musste in ganz Europa der schlummernde Wahnsinn zum Ausbruch gekommen sein. Also vergrößerte er Verwirrung, steigerte Freude am Blut, Lust am Töten, verriet einen an den anderen, beide dem Dritten und diesen auch. Er verdiente Geld, aber er lebte in einem kleinen Zimmer eines schmutzigen Hotels. In geheimnisvollen Kellerlokalen aß er, mit Bettlern und Glühlampendieben. Er sparte für seinen Bruder, seine zwei Schwestern, seinen alten Vater. Der Vater war ein alter Feldscher in Lodz mit einer kleinen jüdischen Barbierstube. Die Schwestern Benjamins mussten eine Mitgift haben. Dem Bruder, der Chemie studierte, gab er den größten Teil seines Verdienstes. Dieser Bruder sollte einmal eine eigene Fabrik gründen können. Niemals kam Benjamin mit ihm zusammen. Niemals schrieb er nach Lodz an seinen Vater. Er hatte keine Zeit, Benjamin Lenz. Er arbeitete für seinen Tag. Theodor hatte ihn nicht nur wegen der Duplikate abgeschafft. Seine Klugheit roch er. Er fühlte das Judentum Benjamins. Wie ein Jagdhund überall wild wittert, so witterte Theodor Juden, wo er einer Überlegenheit begegnete. Lenz kam eine halbe Stunde später. Er ließ Theodor warten. Er ließ jeden warten, der ihn brauchte. Aber Theodors Wunsch zu erfüllen, weigerte er sich. Er weigerte sich immer. Theodor Lohse zu den anderen führen? Den Genossen Trattner? Sie kannten ihn, kannten das Porträt Theodors. Klafften hatte ihn noch einige Mal gezeichnet, naturgetreu. Jene Affäre Klafften hatte Theodor begraben. Er fragte, wie sie ausgefallen sei. »Überhaupt nicht«, sagte Lenz. Timme, der junge Attentäter, war ein Polizeispitzel gewesen. Goldscheider lag im Krankenhaus. Klafften war ein bekannter Maler. Das Porträt Theodors hatte in der Ausstellung einen Preis bekommen. Nach einer Viertelstunde weigerte sich Benjamin Lenz nicht mehr. Las er in den Menschen? »Alles könnte man ja vergessen«, sagte Lenz, »wenn Theodor als Freund käme.« »Oder scheinbar als Freund.« Sie gingen. Kapitel 16. Sie saßen, drei Männer, im Café auf dem Potsdamer Platz. Zwischen ihnen flogen gleichgültige Worte. Misstrauen wirkte in ihren Hälsen, Angst lähmte ihre Zungen. An einem Nebentisch saß Benjamin Lenz. Theodor bereute, es war zu spät. Er hatte nicht geahnt, wie schwer es ihm kommen würde. Niemand half ihm. Er sollte anfangen. Es war, als weidete man sich an seiner Qual. Und es ist genau so wie einmal, lang war es her, in der Schule, wenn er anderes sagen soll als auswendig Gelerntes. Es war Lärm im Café, an den Nebentischen summte das Gespräch der Gäste, Tassen klirrten, und dennoch schlug ihm eine Stille entgegen, als beherrschte das Warten alle Menschen. Erst als sie durch die Straßen gingen, gewann er sich wieder. Er ging zwischen zwei kleinen schwarzen Männern, die sich jedes Wort einprägten. Er verstellte sich nicht. Wozu brauchte er Verstellung? Er konnte immer ableugnen, aufrichtiges Geständnis für Erheucheltes ausgeben. Seine wahren Gründe klangen überzeugend. Er erzählte von seiner Unzufriedenheit, schilderte das Misstrauen, das ihn umgab, gestand, dass ihn Ehrgeiz trieb. Er lüftete später in einem Büro Zipfel von Geheimnissen. Es war spät, als er schied. Er fuhr nach Potsdam, las ein Abendblatt. Als er aufblickte, sah er Benjamin Lenz. Er saß Theodor gegenüber. Sie gingen durch den Potsdamer Abend, durch alte Gässchen, die ganz unwahrscheinlich aussahen, und Benjamin führte, und Theodor wusste nicht, dass er geführt wurde. Vom 2. November sprach Benjamin Lenz, er glaubte nicht an Revolutionen. Er glaubte an ein kleines Blutbad, kaum der Sorgen wert, in Deutschland nicht selten und eigentlich jede Woche wahrscheinlich. Vielleicht sprach er diesmal aufrichtig, Benjamin Lenz? Es war ein wehmütiger Abend, mit violetten und gelb schimmernden Wolken, mit einem zahmen, behutsamen Abendwind, und Theodor ging durch raschelndes Laub die Straße, die zum Bahnhof führte, entlang und fühlte eine Rührung wie damals in den Feldern des Herrn von Köckwitz. Und eine Wärme kam von Benjamin Lenz, so dass Theodor zu sprechen anfing und seine Worte nicht mehr wägte und über Trebitsch klagte und über die Undankbarkeit überhaupt. Was machte ein Mann von den Fähigkeiten Loses bei der Reichswehr? Was machte so ein Mann bei der Reichswehr? Es kam ein erquickendes Echo von Benjamin Lenz zurück. Wer hatte ihn beiseite geschoben? Es kam darauf an, es zu erfahren. Man musste seinen Gegner kennen. Oh, wie wusste Lenz Bescheid? Man sollte sich mit Benjamin Lenz gut verhalten. Wie viel wusste er von Theodor allein? Alles. Ahnte er auch die Angelegenheit Klitsche? Er kannte sie. Er sagte, »Sie können nicht umsonst Blut vergossen haben, Herr Leutnant Lohse. Andere können über Leichen gehen, der Idee wegen oder weil sie Mörder sind von Geburt. Sie aber, Herr Lohse, glauben längst nicht mehr an die Idee und sind kein geborener Mörder. Sie sind auch kein Politiker. Sie wurden von ihrem Beruf überfallen. Sie haben ihn sich nicht gewählt. Sie waren unzufrieden mit ihrem Leben, ihren Einnahmen, ihrer sozialen Stellung. Sie hätten versuchen sollen, im Rahmen ihrer Persönlichkeit mehr zu erlangen. Niemals aber ein Leben, das ihrer Begabung, ihrer Konstitution zuwiderläuft. Nein, Theodor konnte es nicht, durfte es nicht. Klein und unbeachtet hätte er ohne Umwege auch bleiben können, wäre Hauslehrer bei Efrussi und zufrieden. An diesem wehmütigen Abend fiel ihm Frau Efrussi ein. Die sanfte Berührung ihres Oberarmes im Auto, ihr Lächeln. Zu ihr und ihresgleichen führte der Weg, an dessen Ende die Macht lag. »Wie aufrichtig«, sprach Benjamin der Spitzel. »Es gibt Abende«, dachte Theodor, »an denen die Menschen gut werden müssen, entzaubert werden.« Da fiel ihm auch schon Günther ein, Günther, der seine Braut geliebt hatte. Dieses Angesicht sah er, das violett unter den Augen schimmernde und den enthüllten Oberkiefer unter krampfhaft emporgezogenen Lippen. Wie pfiffen Züge sehnsüchtig durch die Nacht. Der Friede kam vom blauen Himmel. An Theodors Seite geht Benjamin Lenz, und das ist vielleicht sein Freund. Es ist ein Waffengefährte, Theodor. Seine Schlauheit ist nützlich. Zu zweit ist man erfolgreich. Und wer anderer könnte dein Bundesgenosse sein als Lenz? Benjamin Lenz versteht Theodor Lohse. Sie gingen den langen Weg zurück. Zwischen ihnen war die gute, beschwichtigende Schweigsamkeit der Freundschaft. Sie drückten einander zum Abschied die Hand. Der Druck ihrer Hände war ein wortloses Bündnis. Kapitel 17. Seit jenem Abend kam Benjamin Lenz täglich ins Berliner Büro in der Potsdamer Kaserne. Wie viele Gewehre hatte Theodor an seinen Bismarckbund verteilt? Ob Marinellis Flucht schon vorbereitet war? Wie oft gingen die Kuriere von Leipzig nach München? Alles wusste Benjamin, wusste mehr, als man ihm sagte. Dafür brachte er Theodor zu den anderen. Bekannte Gesichter aus München glaubte Theodor wiederzufinden, den Invaliden Klatko aus den oberschlesischen Abstimmungskämpfen, den Deserteur Conti aus Triest, den Vizefeldwebel Fritsche aus Breslau, den gewesenen Polizeiwachtmeister Glawatzki, den Buchbinder Falber aus Schleswig-Holstein. Eine Woche lang ging er in die Versammlungen, sah die verräucherten, schlecht beleuchteten Lokale, hörte das tiefe, wie aus Gräbern kommende, heisere, rasselnde, das tausendfache Rufen der Zuhörer, stand hart neben ihnen, roch ihren Schweiß und ihre Armut, sah in flackernde Pupillen, sah dürre Gesichter auf knochigen Hälsen, eckige Fäuste an dünnen, wie ausgesogenen Handgelenken, sah Schnurrbärte, willkürlich gekämmte über zahnlosen Mündern, zwischen geöffneten Lippen schwarze Zahnlücken, Bandagen, von Jodoform durchtränkte über entblößten Armen, sah Frauen mit spärlichem, straff gekämmtem, wasserblondem Haar, die Armseligkeit der Trägerin, ihren gedörrten Hals, sah durchsichtige, dünne, gelbliche Haut, in schlaffen Fetzen hängende, sah Mütter mit großköpfigen Kindern an welkender Brust, sah Jünglinge mit verwegenen Locken über mutigen Stirnen, dennoch schon von Arbeit und Krankheit gezeichnete, mit unnatürlich großen Augenhöhlen, sah junge Mädchen in derben Schuhen, mit bleichen Gesichtern, männersuchenden Augen, gefärbten Lippen, hörte ihre hemmungslos kreischenden Stimmen. Er sah sie trinken, roch den Schnaps, verstand den Dialekt nicht, lächelte ein leeres Lächeln, wenn jemand an ihn stieß. Fremd waren ihm die Menschen, fremde Gesichter trugen sie, nicht von seiner Welt waren sie, nicht von dieser Welt. Er bedauerte sie nicht, er sah, dass sie leiden mussten, aber welcher Art ihr Leid war, konnte er sich nicht vorstellen. Den Einzelnen hätte er vielleicht verstanden, in der Menge aber gab es keine Kontur, keinen bleibenden Punkt. Alles schwankte und schwamm. Wie sie liebten, wusste er nicht, und nicht, wie sie weinten. Er sah, wie sie aßen. Brot, das in den Rocktaschen lag, rissen sie mit Daumen und Zeigefinger heraus, zerpflückten es gleichsam und stopften es mit vorgehaltener Hand in den lechzenden Mund. Aber wie waren ihre Zungen beschaffen? Ihre Gaumen? Wie schmeckten sie? Manchmal, wenn sie jubelten, war es eine Drohung, und nicht anders klang ein Zuruf der Erbitterung. Er liebte sie nicht. Er fürchtete sich vor ihnen, Theodor Lohse. Seine eigene Furcht hasste er. »Herr Leutnant Lohse«, sagte Benjamin Lenz, »das ist das deutsche Volk, für das Sie zu arbeiten glauben. Die Offiziere in den Casinos sind nicht das Volk.« Und Benjamin Lenz freute sich. So war es in Europa, wo man nicht sprach, was man tat und umgekehrt. Wo eine Offiziere und Studenten für das Volk hielt. Europa, in dem es Nationen gibt, die keine Völker sind. Und dann begab sich Benjamin Lenz zu Trebitsch und erzählte von Theodor Loses Entwicklung und Verrat. Er hatte selbst längst schon verraten, was er durch Theodor erfahren, der Benjamin Lenz. Und Trebitsch warnte er. Noch einige Tage und Lose verrät Waffenlager, Marinellis Befreiung, Beziehungen der Reichswehr, Gewehre des Bismarckbundes. Benjamin Lenz war sehr froh. An diesem Abend legte er Geldscheine in einen Umschlag und schickte sie seinem Bruder. Kapitel 18. Wie liebte er diese Zeit, Benjamin Lenz, diese Menschen? Wie wuchs er unter ihnen? Gedieh, sammelte Macht, sammelte Geheimnisse, sammelte Geld, sammelte Freuden, sammelte Hass. Sein lauerndes Auge trank das Blut Europas, sein halbhöriges Ohr den Klang der Waffen, den scharfen Knall der Schüsse, das Heulen der Gewalt, das letzte Gestöhn der Sterbenden und die rauschende Schweigsamkeit der Toten. Rings um Benjamin verkümmerten die Wachsenden und wurden nicht reif, hassten die Gereiften einander, verdorrten die Guten und die Güte, vertrockneten die Säuglinge, Greise wurden in den Straßen zertreten, Frauen verkauften ihre kranken Leiber, Bettler protzten mit ihrem Gebrest, Reiche mit ihren Banknoten, geschminkte Jünglinge verdienten auf der Straße, Arbeiter schlichen mit krankem Schattenschritt zur Arbeit wie längst Gestorbene, die den Fluch ihres irdischen Tagewerkes weiterschleppen müssen. Andere betranken sich, heulten wahnsinnigen Jubel in den Straßen, letzte Jauchzer vor dem Untergang. Diebe legten ihre schleichende Sorgfalt ab und paradierten mit der Beute. Räuber hatten ihre Winkel verlassen und verrichteten ihr Werk im Sonnenschein. Brach einer nieder auf hartem Pflaster, raubte ihm der andere den Rock im Weitergehen. Krankheit wälzte sich durch die Häuser der Armen, über staubige Höfe, lag in den lichtarmen Stuben, drang durch die Haut. Geld rann durch die Finger der Satten, ihrer war die Macht. Furcht vor den Hungrigen nährte ihre Grausamkeit. Fruchtbarkeit ihrer Güter blähte ihren Stolz. Sie tranken Champagner in lichterfüllten Palästen. Sie ratterten in Automobilen vom Geschäft zur Freude, von der Freude zum Geschäft. Fußgänger starben unter den Rädern. Rasende Chauffeure flitzten weiter. Die Totengräber streikten, die Metallarbeiter streikten. Vor den Nahrungsmitteln hinter glänzenden Spiegelscheiben reckten sich ausgedörrte Hälse, flackerten Augen, aus den Höhlen getretene. Kraftlose Fäuste ballten sich in zerrissenen Taschen. In den Parlamenten redeten oberflächliche Menschen. Minister gaben sich ihren Beamten preis und waren ihre Gefangene. Staatsanwälte exerzierten in Sturmtrupps, Richter sprengten Versammlungen, nationale Wanderredner hausierten mit tönenden Phrasen, listige Juden zahlten Geld, arme Juden erlitten Prügel, Geistliche predigten Mord, Priester schwangen Knüppel, Katholiken waren verdächtig, Parteien verloren Anhänger, fremde Sprachen waren verhasst, fremde Menschen wurden bespien, treue Hunde wurden geschlachtet, Droschkengäule gegessen, Beamte saßen hinter Schaltern, hinter Gittern, unerreichbar, geschützt vor der Wut, lächelten und befahlen. Lehrer prügelten aus Hunger und Wut, Zeitungen erlogen Gräuel der Feinde, Offiziere wetzten Säbel, Gymnasiasten schossen, Studenten schossen, Polizisten schossen, die kleinen Knaben schossen. Es war eine schießende Nation. Und Benjamin lebte unter verzerrten Gesichtern, verrenkten Gliedmaßen, gekrümmten Rücken, geprügelten Rücken, geballten Fäusten, rauchenden Pistolen, geschändeten Müttern, aussätzigen Bettlern, betrunkenen Patrioten, schäumenden Bierkrügen, klirrenden Sporen, zerschossenen Arbeitern, verbluteten Leichen, offenen Gräbern, verschütteten Mordgruben, erbrochenen Kassen, eisernen Knüppeln, scheppernden Schwertern, klingenden Orden, paradierenden Generalen, blitzenden Helmen. Oh, wie liebte sie Benjamin Lenz! Wie durfte er sie hassen und ihren Hass nähren und großzüchten? Er sah den grausamen Lebendigen und roch den Moder voraus. Benjamin wartet. Sie werden ihm anheimfallen. Sie werden einander zerfleischen. Er wird es erleben. Wie liebte Benjamin Theodor, den gehassten Europäer? Theodor, den feigen und grausamen, plumpen und tückischen, ehrgeizigen und unzulänglichen, geldgierigen und leichtsinnigen, den Klassenmenschen, den gottlosen, hochmütigen und sklavischen, getretenen, strebenden Theodor Lohse. Es war der europäische junge Mann, national und selbstsüchtig, ohne Glauben, ohne Treue, blutdürstig und beschränkt. Es war das junge Europa. Kapitel 19. Am 20. Oktober um 11 Uhr nachts wurde Marinelli befreit. Er floh in bereitgehaltenem Auto nach Berlin, er fuhr nach Potsdam. Der Chauffeur hatte Befehl, ihn zu Theodor Lohse in die Kaserne zu bringen. Theodor erwartete ihn. Marinelli wurde am Morgen in Uniform gesteckt, er verblieb in der Kaserne. Am 21. Oktober kam Benjamin Lenz und begrüßte Marinelli. Dann nahm er Theodor mit zum Russen Rastschuk, der ein Bankbeamter war. Theodor sprach gern mit Rastschuk. Likör tranken sie. Rastschuk war so groß, so stark, dass er die kleine dunkle Likörstube erfüllte. Er sprach sehr leise, und man hörte ihn dennoch. Wenn er sein Auge auf den Kellner warf, kehrte der um, als wäre er gerufen worden. Ganz großartig war Rastschuk. Benjamin Lenz erzählte ihm von Marinellis Befreiung und Flucht und Aufenthalt in der Kaserne. Es war Theodor sehr peinlich, und es wurde ihm heiß, weil Benjamin seine Erzählung immer unterbrach und Theodor zum Zeugen für die Richtigkeit seiner Worte anrief. »Nicht, Herr Lohse?« fragte Benjamin, und Theodor schwieg. Was wusste er überhaupt von Rastschuk? Dass er ein Weißgardist gewesen und für den Sturz der Bolschewiki arbeitete. So sagte Lenz. So sagte Rastschuk selbst. Aber Theodor glaubt es nicht. Gleichgültig war alles. Zu spät kamen die Bedenken. Theodor ging mit Benjamin Lenz. Das ist sein Bundesgenosse. Benjamin hat einen Plan entworfen. Theodor Lohse erfährt von den anderen die Vorbereitungen für den 2. November. Dann berichtet er der Organisation. Aber er stellt Bedingungen. Was erhält Theodor Lohse für seinen wertvollen Bericht? Er muss nach dem gelungenen 2. November eine führende, weithin sichtbare Stellung einnehmen. Er ist heute eine Gefahr, Theodor Lohse. 2 Wochen trennen ihn vom 2. November. Um die anderen zutraulich zu machen, liefert er ihnen Geheimbefehle aus. Es kommen Befehle an Theodor Lohse, Briefe von Münchner Freunden, in denen gleichgültige Sätze stehen. Alfred holt am 2. Paul ab. Aber dieser Satz bedeutet, die Berliner Polizei holt die Reichswehr zu Hilfe. Oder, unser alter Freund hat sich mit Viktoria verlobt. Und das heißt, der Reichswehrminister ist mit den Organisationen einverstanden. Und Martin fährt für 1 Woche zu den Kindern. Also fuhr Marinelli zum Bismarckbund mit Grüßen von Theodor und dem Befehl, die jungen Leute für den 2. November in der Universität bereitzuhalten. Diese Briefe bekam Lenz. Er trug sie zu Rastschuk. Dafür erfährt Theodor, dass sächsische Ordnerwehren nach Berlin kommen, dass in Potsdam nichts geplant werde, dass den kommunistischen Arbeitern in Berlin 152 Polizisten ergeben sind. Das berichtet Theodor nach München an seinen Freund Seifert. Er schreibt: »Ich könnte dir viele Neuigkeiten erzählen, wenn wir uns sehen. Ich habe keine Geduld zu schreiben. Ich bin beschäftigt.« Also fährt Student Kamm nach Berlin. »Ich schicke dir den jungen Kamm«, schreibt Seifert. »Zeig ihm Berlin. Er ist zum ersten Mal dort.« Theodor, Kamm und Benjamin Lenz gingen durch Berlin. Kamm hatte Geld und sie gaben es aus. Sie tranken im Tanzpalast und in der Kaiser-Wilhelm-Diele, und Theodor traf dort seine alten Freunde und es gab ein großes Fest. Man sperrte die Cafés, die Dielen, die Tanzpaläste. Sie ließen sich von flüsternden Männern an den Straßenecken in Spielclubs fahren. Spät war es. In dem raucherfüllten Zimmer merkte man nichts. Hörte man nur das klatschende Geräusch der Karten, das kurze Gelächter der Menschen, das Rascheln der Banknoten, das Klirren eines Tellers. Theodor, Kamm und Benjamin saßen in Fauteuils, abseits vom Spieltisch. Jetzt hatte Kamm kein Geld mehr. Er besorgte sich Reisegeld bei Benjamin. Er bekam nur so viel, dass er gerade noch die 3. Klasse des Schnellzugs benutzen konnte. »Man soll bescheiden sein«, sagte Lenz. Dann besprachen sie Einzelheiten. Lenz verlangte nach dem 2. November großzügige Reklame für Theodor Lohse. Alle nationalen Blätter sollten ihn nennen. Sie müssten ihm das Verdienst zuschanzen, die Stadt gerettet zu haben, das Vaterland. Andererseits hätte Theodor noch Mittel, sich sehr viel anderswo zu holen. »Man kann sie ja vorher umbringen. Beide«, sagte Kamm und putzte seine Nägel mit einem Stückchen Rehleder. »Man sollte es versuchen«, spottete Lenz. Er nahm den Aufmarschplan der sächsischen Ordner aus der Tasche. Lenz und Theodor geleiteten Kamm zur Bahn. Kamm stand am Fenster und winkte. »Gruß an Seifert!« »Vergessen Sie Paul nicht«, sagte Kamm. Dann schied Lenz. Er zwängte sich durch die eilenden Scharen der Büromädchen. Er stieß an geschminkte Frauen, die verloren dastanden. Es war, als hätte die Nacht sie vergessen. Und Benjamin Lenz ging zu Rastschuk. Man änderte den Aufmarschplan in Eile.

Keine Wärme kam von ihr. Sie nickte Theodor zu. Er konnte kaum die Spitzen ihrer kühlen Finger berühren, und es war etwas wie ein Hohn in ihrem Gesicht, als wollte sie sagen, »Ei, sieh den Theodor Lose!« Theodor konnte Frau Efrussi vergessen, wenn er mit Fräulein von Schlieffen sprach, die mit ihrer Tante in Potsdam wohnte und sehr gut tanzen konnte. Theodor war kein Tänzer, auch im Sattel nahm er sich nicht besonders gut aus. Fräulein von Schlieffen ritt aber jeden Morgen. Und obwohl ihr alle Offiziere der Garnison zur Verfügung standen, zog sie Theodor vor. Sie war 26, eine Waise, aus berühmter Familie, aber ohne Geld. Der Vater hatte sein Leben als bescheidener Geheimrat der Gesandtschaft in Sofia zugeteilt beschließen müssen. Die Tochter war im Stift erzogen. Die Tante hatte immer für sie gesorgt. Jetzt war Zeit, sich nach einem Mann umzusehen. Das wäre früher leicht gewesen. In der Republik wurde man eher alt, blieb man länger ledig. Wichtiger als Verbindungen war jetzt das Geld in dieser neuen Zeit. Was galt dieser Name? Nie hätte eine von Schlieffen einen Bürgerlichen geheiratet. Jetzt konnte man es. Noch war man blond, noch waren ein paar allzu frühe Fältchen an den Schläfen nicht deutlich geworden, noch konnte man seine weißen, gesunden Zähne zeigen. Aber die Beine wurden schon merklich dicker, und in mancher Nacht fand man keinen Schlaf. Herz und Körper sehnten sich nach dem Mann. Es gab keinen so bescheidenen wie Theodor Lose. Keinen, dem Ruhm, Erfolg und Ehrgeiz nicht Schüchternheit vor den Damen genommen hätten. Er war mehr als 30, im besten Alter für die Ehe. Er hatte eine Zukunft. Eine Frau, die hoch hinaus wollte, konnte seinen Ehrgeiz nützlich machen. Elsa von Schlieffen war in dem Alter, in dem man vernünftig denkt, und aus einer Familie, die zur Karriere verpflichtet. »Warum heiraten Sie nicht?« fragte Benjamin Lenz. »Heiraten Sie?« drängte er. Es war Zeit, Abschied von der Reichswehr zu nehmen. Wenn es nach denen in München gehen sollte, konnte man sein Leben lang bei der Reichswehr bleiben und Stabsoffizier werden. Trebitschs Stelle war schon besetzt. Man musste sich umsehen. Was kam aus der Volkstümlichkeit des Tages? Ach, es war ein kurzer Ruhm. Morgen ereignet sich Neues und die Zeitungen sind undankbar. Man vergisst. Man macht vergessen. Benjamin Lenz will an der Quelle sitzen. Er braucht nicht beliebige Freunde. Er braucht Männer in hohen Ämtern. Benjamin hat keinen Bedarf an kleinen Leutnants. Er will Berichte aus erster Hand, Einblick in einen wichtigen staatlichen Betrieb. Theodor müsste heiraten. Dieser simple Theodor wird unter den Händen einer ehrgeizigen Dame höchste Ämter bekleiden. »Nützen Sie die Konjunktur aus«, sagte Benjamin. Freilich konnte er nicht mehr Soldat sein. Wie war er gewachsen? Vor einem Jahr noch hätte er sein Leben als Offizier beschließen mögen. Was war alles vor einem Jahr noch? Armselige Zeit. Schinkensemmeln und Kaffee mit Haut bei Efrussi, Hülsenfrüchte einmal in der Woche und die Weisen von Zion. Anders, als in dem Buche stand, waren die Zionweisen. Sie strebten nicht die Macht in Europa an. Sie hatten Verstand, sie hatten Geld. Am größten war die Macht des Geldes. Aber es ließ sich nicht erobern. Längst wuchs Theodors Kapital nicht mehr. Benjamin Lenz sagte, »Verkaufen Sie. Wer an der Börse nicht heimisch ist, den bestiehlt sie.« Benjamin sah es gern, wenn Theodor kein überflüssiges Geld hatte. Benjamin leiht seinen Freunden willig und bar. Er ist ein nobler Mensch, Benjamin Lenz. Er ist glücklich, wenn er Theodor helfen kann. München hätte gern Theodor bei der Reichswehr gelassen, aber er war heute nicht mehr abhängig wie einst. Er meldete sich krank. Er war ein Neurastheniker. Neurasthenie ist nicht nachweisbar, sagte Benjamin Lenz. Theodor schied aus der Reichswehr. Eine intime Feier veranstaltete das Casino. Er meldete seinen Austritt in München und bat um neue Aufträge. Es war ihm, als hätte er letzte Hindernisse aus dem Wege geräumt. Kapitel 24. Eine Woche später verlobte er sich mit Fräulein von Schlieffen. Geld für Geschenke, Blumen, eine Feier streckte Benjamin vor. Unerschöpflich schienen Benjamins Gelder. Fräulein von Schlieffen tanzte nicht mehr, auch ritt sie nicht mehr. Sie verlor plötzlich alle sportlichen Leidenschaften. Sie saß zu Hause und stickte Monogramme auf Hemden, Unterhosen, Taschentücher. Jeden Abend kam Theodor nach Potsdam. Der erste Schnee fiel. Feuer brannte im Kamin. Einmal brachte Theodor seine Schwestern mit. Sie saßen stumm und knicksten vor der Tante und gingen. Sie waren betäubt von dem Klang des Namens. Schliefen. Theodors Mutter traute sich nicht einmal nach der Braut zu fragen. Längst war Theodor nicht mehr im Hause, der geringschätzig geduldete. Wie gut hatte es Gott gewollt, dass er Theodor am Leben gelassen hatte. »Wenn der selige Vater noch lebte«, dachte die Mutter. Sie stickte auch Monogramme. Sie trieb mit einer roten Seide gereimte Sprüche in verschiedene Gegenstände. Der große Hilper hatte jetzt das Ministerium für Inneres. Er kannte ja Theodor, ob er ihn kannte. Der Pressechef war jener kleine Redakteur des Nationalen Beobachters. Allen gefiel Theodor. Er war ein gefälliger Mensch und bescheiden, trotz allen Verdiensten. Auch besaß er Kenntnisse. Er schien mit der Presse gut zu leben. Und er hatte gesellschaftliche Beziehungen. Keine Sünde war von ihm bekannt geworden. Niemals hatten ihn Gerichte gesucht. Er besaß ein tadelloses Vorleben. Er war sogar Jurist. Weshalb sollte Theodor nicht in ein Amt kommen? Hilper beschloss, Theodor Lohse in ein Amt zu bringen. Er versprach es auch. Jetzt ging Theodor durch die Ämter. Geheimräte schüttelten seine Hand. Sie wussten noch nicht, wozu er außersehen war. Aber dass er außersehen war, wussten sie. Der Journalist Pisk brachte einmal seinen Freund Tannen mit. Der Name Tannen war ein Pseudonym. Aber Tannen selbst ein gesprächiger Mensch, ein lächelnder Mensch. Er lächelte ein Berufslächeln wie Jongleure, wenn sie sich verneigen. Kleine Notizen brachte Tannen in die Zeitungen. Er berichtete, dass beim Staatssekretariat für öffentliche Sicherheit eine neue Stelle geschaffen würde, eine Art Relaisposten zwischen dem Ministerium des Innern und dem Staatssekretariat und der Polizei. Der Journalist Pisk ging zum Minister und erkundigte sich. »Ich habe noch nichts davon gehört«, sagte Hilper. Denn Hilper war ein einfacher Mann, ein westfälischer Oberlehrer und kein Diplomat. »Aber es wäre doch eine glänzende Idee«, sagte Pisk. Und dann erzählte Pisk, dass der Professor Bruns von der Sternwarte seinen 60. Geburtstag feierte. Der Minister war ein klassischer Philologe und verstand nichts von Astronomie. »Hat er Verdienste?«, fragte der Minister. »Und ob? Er ist einer der besten Meteorologen«, sagte Pisk. »Er hat ein zweibändiges Werk über Saturn geschrieben.« »So«, sagte der Minister. »Es ist gut, dass Sie mir das sagen. Soll ich schriftlich gratulieren oder einen Vertreter schicken?« »Einen Vertreter, Exzellenz«, sagte Pisk. Ihn ging der Professor gar nichts an, aber er musste Brücken finden. Brücken zum Thema Lohse. »Wissen schon«, sagte Pisk, er vermied direkte Ansprachen, »dass Lohse heiratet?« »Ach«, sagte der Minister. »Wen?« »Eine von Schlieffen.« »Schlieffen? Guter Name.« »Große Karriere eigentlich«, sagte Pisk. »Reich? Sie soll reich sein.« »Donnerwetter«, sagte der Minister, der ein armes Mädchen geheiratet hatte, als er noch Professor gewesen. »Gescheiter Junge«, sagte Pisk. »Und bescheiden«, fügte der Minister hinzu. Und dann sprachen sie noch von Professor Bruns. Und Pisk schrieb, »Die Nachricht von der neuen Stelle beim Staatssekretär für öffentliche Sicherheit wird von zuständiger Seite bestätigt. Als kommender Mann ist ein in den letzten Wochen oft genannter ehemaliger Offizier in Aussicht genommen.« Im Jänner war die Hochzeit. Kapitel 25. Zum ersten Mal ging Benjamin Lenz zu einer Trauung. Er ging nicht, er glitt im Auto vor das Portal der Kirche. Er trug zum ersten Mal Zylinder und Frack und später saß er an einem Tisch mit Offizieren und alten Damen und trank Wein, den er selbst gekauft hatte. Es war eine großartige Hochzeit. Theodor trug Paradeuniform. Kameraden in Paradeuniformen glänzten, klingelten, rasselten. Aus den Potsdamer Fenstern sahen die Leute, vor der Kirche standen sie, trotz der Kälte. Der Oberst hielt eine Rede. Auch Major Lübbe sprach und erwähnte einmal den Grafen Zeppelin, nur aus Gewohnheit, ohne besondere Notwendigkeit. Elsa drängte Theodor zur Dankrede. Aufstehen musste er und sprechen, und es verwirrte ihn der schräg zu ihm aufsteigende Blick seiner Braut. Eine große Liebe für alle Anwesenden überflutete sein Herz. Ein paar Mal stand er auf, um Benjamin Lenz die Hand zu drücken, der ihm gegenüber saß. Benjamin freute sich. Das war die europäische Hochzeit. An seiner Seite saß die Majorswitwe Strubbe und erzählte von Katowice, wo sie ihre schönsten Jahre verlebt hatte. Benjamin hörte nicht, Benjamins tiefer Blick verglomm irgendwo im Weiten. Er dachte an Lodz, an die schmutzige Barbierstube seines Vaters und sah den einzigen blind gewordenen Spiegel im Laden. Wie einfach und weise waren die Reden alter Juden in Lodz. Wie treffend ihr Witz, maßvoll ihr Gelächter, schmackhaft ihre Speisen, die Speisen der verachteten, geschlagenen, in Barbarei lebenden Juden, die keine Helme trugen und nicht glänzen und nicht scheppern konnten. Das war die europäische Hochzeit. Hier heiratete einer, der ohne Sinn getötet, ohne Geist gearbeitet hatte, und er wird Söhne zeugen, die wieder töten, Europäer, Mörder sein werden, blutrünstig und feige, kriegerisch und national, blutige Kirchenbesucher, Gläubige des europäischen Gottes, der Politik lenkte. Kinder wird Theodor zeugen, bunt bebänderte Studenten. Schulen werden sie bevölkern und Kasernen. Und Benjamin sah den Stamm der Lose. Es gab Arbeit. Sie werden einander morden. Und Benjamin lauschte den Telegrammen, die Major Lübbe vorlas. Glückwünsche kamen von Pisk, von anderen Journalisten, vom Minister Hilper und von Geheimräten und auch von Efrussi. Dann machte Major Lübbe eine Pause, atmete hörbar und las ein Telegramm Ludendorffs vor. Und jedes Mal sprach einer Worte, papierne Worte, europäische Worte. Es war Benjamin, als hätte er selbst diese Hochzeit bestellt. Ihm führten die Europäer ein lächerliches Stück ihres Lebens vor, damit er sich amüsiere. Er amüsierte sich. Über den Pfarrer, der mit Ergebenheit, als ließe er Schreckliches über sich ergehen, jedes Mal neuen Wein in sein Glas goss und immer schweigsamer wurde und aus schwimmenden Augen Blicke zu Gott schickte, flehende Blicke, demütige Blicke. Laut war der Oberst. Er musste eine schwache Blase haben. Er rückte seinen Stuhl, verschwand immer und kam nach einigen Minuten wieder mit einem Witz, und die Offiziere lachten dreimal scharf und kurz und sachlich. Wie schüchterne kleine Tiere huschten die Augen der alten Frau Lose, die rechts neben dem Obersten saß. Und wenn er etwas sagte, lächelte sie, und wenn er zur alten Frau von Schlieffen sprach, war sie froh, dass sie den Obersten nicht anzusehen brauchte, und sie schaute Theodor an, Theodor und die Braut. Und die Frau von Schlieffen trug eine strenge Potsdam-Frisur, ihre Haare waren straff nach oben gekämmt und ließen die gelben, dürren Ohren frei, die aussahen wie alte Blätter, und der Anblick ihres Haarknotens schmerzte den Betrachter. Wie scherzte Theodor? Er erzählte seiner Braut Anekdoten, denn er musste sprechen. Und wenn er Gleichgültiges sagte, lachte Elsa, denn sie musste sich unterhalten. Er war stolz. Schön war seine Braut, aber er dachte manchmal an Frau Efrussi. Und tief, in geheimsten Tiefen, wälzte er die Frage, ob sie schöner, besser sei als Elsa. Diese Jüdin ärgerte ihn. Alles ärgerte ihn. Obwohl er eigentlich froh sein sollte, er nahm eine von Schlieffen zur Frau.